der Streit, der sich jetzt nebenan in diesem Audimax bemerkbar macht, ist ja die Antwort auf die jüngste Bildungsreform, die an den Hochschulen durchgezogen worden ist, weil der Staat selber mit seiner eigenen Ausbildung unzufrieden war. Das Urteil hieß, das dauert alles zu lange mit dem Studium, es ist zu teuer und vor allen Dingen ist das ganze Ergebnis viel zu wenig tauglich für die Wirtschaft und die nationalen Erfolge, die man mit dieser Wirtschaft im Wettbewerb erzielen will. Sowas ist mal eine klare Ansage. Da sagt nämlich ein Staat, wozu er das ganze Ausbildungswesen organisiert. Die Ausbildung und die Ergebnisse sollen ein Mittel sein des Kapitals, seines Wachstums und seines internationalen Konkurrenzerfolgs. Und er hat in diesem Sinne hart durchgegriffen an den Hochschulen, das muss man sagen. Er hat den Studenten ein Bachelorstudium aufgedrückt mit einer Workload-Zahl, die sich gewaschen hat. Die Jagd nach Punkten und verstärkter Leistungsdruck führt dazu, dass sowas wie eine Selektion an den Hochschulen Einzug hält. Und die Leute werden auch noch mit Studiengebühren heftig zur Kasse gebeten, müssen jobben und kommen so in Geld- und Jobnöte. Dass also die Studenten an dieser Uni mit dieser Reform unzufrieden sind, das kann ich gut nachvollziehen. Aber die Kritik, die sich da Luft gemacht hat und die man nebenan auf den Wandzeitungen betrachten kann, die geht, meine ich, in eine falsche Richtung. Zwei, drei Beispiele. Es wird sich gewendet gegen die Ökonomisierung der Bildung, gegen einen sozialen Numerus Clausus, dagegen, dass Bildung Ware wird. Und es werden die Veranstalter der ganzen Reform ermahnt mit dem Hinweis, so könne man doch nicht umspringen mit Studenten, weil Bildung die einzige Ressource ist. Aus so einer Anklage, auch wenn ich sie jetzt noch nicht im Einzelnen durchleuchtet habe, werde ich noch tun, geht zumindest so viel hervor. Daraus spricht die Vorstellung, dass Bildung so etwas sein soll wie ein Mittel für die Menschen. Und das müsste den Organisatoren doch auch in irgendeiner Hinsicht einleuchten, sodass sie aufhören mit ihrer Reform. Das wirft eine Frage auf, die ich heute Abend mal versuchen möchte, seriös zu beantworten. Ist die Bildung, die Ausbildung an den Hochschulen Mittel der Menschen oder ist der Mensch ein Mittel dieser Ausbildung für die Interessen von Kapital und Politik? Das wäre die eine Frage, die ich heute Abend ernsthaft aufwerfe und beantworten möchte. Und die andere, der Protest erntet ja in den letzten Tagen, wie man hört, zunehmend Zuspruch. Zuspruch für sich muss ja noch nicht schlimm sein. Aber er kommt ausgerechnet von denen mehr und mehr, gegen die sich der ganze Protest richtet. Wie man hört, sind die Kultusminister mittlerweile bereit, den Studenten ein offenes Wort einzuräumen. Es gibt eine Selbstkritik am ganzen Bachelorwesen und da werden Fehler eingestanden und es wird zurückgerudert und Modifikationen angepeilt. Sogar eine BAföG-Erhöhung ist in der Diskussion. Wie kommt es? Auch das möchte ich beantworten, dass dieser Protest am Ende sogar noch neben allen Kollisionen, die es da gibt, und Polizeieinsätze sind ja auch gegen manche Besetzungen angedroht, diesen Zuspruch erntet. Das will ich in zwei Abteilungen abhandeln. Ich will in der ersten einen Blick darauf werfen, was eigentlich der Sinn und Zweck der Ausbildung im Speziellen an den Hochschulen ist und warum der Staat wie so dringend reformiert hat. Und in der zweiten Abteilung möchte ich den Protest selber würdigen, seine Einwände und was ich daran für verkehrt halte. Wer da Einspruch erheben will oder wer Auskünfte nicht klar oder verkehrt findet, der kann jederzeit sich zu Wort melden und wir kommen in die Diskussion. Wer erst einmal so einen Blog anhören will, das ist ja schon in der Vorankündigung gesagt, der kann das tun, weil hinterher reichlich Zeit ist, alles Vorgetragene zu diskutieren. Also zunächst zur Wissenschaft und zur Ausbildung im Kapitalismus. Nehmen wir mal das Ergebnis allen Bemühens in der Ausbildung. Die Naturwissenschaft, die den Studenten vermittelt wird. Wozu wird sie eingesetzt in dieser Welt? Die Naturwissenschaft findet Einsatz in Unternehmungen, die damit neue Produkte auf den Markt werfen, die Gewinn versprechen. So ist es. Es gibt Hightech-Anwendungen der Biologie in pharmazeutischen Produkten. Es gibt AIDS-Medikamente mittlerweile. Andererseits, diese modernen Produkte, die unter Zuhilfenahme der Naturwissenschaft zustande kommen, werden, wo sie den Gewinn nicht einspielen, für den sie gemacht sind, einer großen Zahl von Bedürftigen einfach vorenthalten, obwohl sie reichlich vorhanden sind. Denkt daran, dass in Afrika Millionen an AIDS sterben, weil sie diese verfügbaren modernen Produkte der naturwissenschaftlichen Kunst nicht kaufen können. Bauingenieure können modernste Hochhäuser, tollkühne Brücken bauen. Damit lässt sich Geld verdienen. Andererseits, bezahlbarer Wohnraum für viele Leute kommt gar nicht zustande. Die Anwendung der Naturwissenschaft nicht nur in den Produkten, sondern Produktionsverfahren, mit denen sowas hergestellt wird, die wirft ein ähnlich schlechtes Licht auf die Anwendung moderner Wissenschaft im marktwirtschaftlichen Kapitalismus. Das, was bei uns Rationalisierung heißt, die Anwendung neuer technischer Errungenschaften durch Ingenieure, hat mit der Erleichterung von Arbeit rein gar nichts zu tun. Da wird mit neuen Maschinen aus weniger Menschenmaterial mehr Reichtum geschlagen. Und jeder weiß, was der Effekt dieser Rationalisierung ist. Die Arbeit, die nicht mehr von den Leuten, sondern den Maschinen erledigt werden soll, führt dazu, dass Kostenfaktoren gestrichen werden, die als Arbeitslose auf der Straße herumlaufen. Und die an den modernen Maschinen weiterarbeiten, die führen daran kein leichteres Leben, sondern die dürfen, damit sich die Kosten dieser Maschinerie schnell amortisieren, Überstunden einlegen. Erzwungener Müßiggang, Einkommensverlust auf der einen Seite, Überarbeit, mehr Anstrengung auf der anderen Seite. Das sind die Anwendungsfelder der Ausbildungsprodukte, die dann als Ingenieure oder Physiker oder Biologen oder sonst wie diese Universität verlassen. Und daraus kann man mal einen ersten Schluss ziehen über die Rolle, die das Wissen in dieser Welt des Kapitalismus wirklich spielt. Nicht Wissen zählt, sondern nur lohnendes Wissen zählt. Und es ist ein gravierender Unterschied, den die Menschen hinterher, die sich um ihren Broterwerb bemühen, zu spüren kriegen. Es gibt nämlich im Kapitalismus das interessante Phänomen, dass man nicht nur qualifiziert wird für die Berufswelt, sondern man kann auch das Opfer einer Dequalifizierung werden. Das ist was Merkwürdiges, dass ein Wissen, das man einmal erworben hat, plötzlich nichts mehr gilt und nichts mehr zählt. Durchgeführt in vielen Produktionsbereichen. Im Druckbereich waren Bleisetzer mal das Handwerk mit dem gediegenen Wissen, das man brauchte. Mit der modernen Computertechnik sind die und ihre Fertigkeiten dequalifiziert worden. Was lernt man daraus? Das Wissen ändert seinen Wert, seine Richtigkeit, wenn es gestimmt hat, überhaupt nicht. Aber die Nachfrage nach diesem Wissen, die entscheidet darüber, ob es etwas zählt oder nicht. Qualifikation ist insofern gar nicht ein synonymer Ausdruck für einer weiß etwas und kann etwas. Qualifikation ist nicht Wissen, sondern Qualifikation ist ein Verhältnis von Wissen zum Kapitalbedarf, zur kapitalistischen Nachfrage. Und wo diese kapitalistische Nachfrage erlischt, ist das Wissen wertlos. Und das drückt die Vorsilbe aus. Dequalifizierung. Wertlos. Obwohl das Wissen für sich seinen Bestand hat wie zuvor. Gefragt wird es nicht mehr. Wirklich lohnendes Wissen, ein nächster Schritt, ist in dieser Welt des Wettbewerbs eigentlich nur der Wissensvorsprung. Denn einen Vorteil am Markt hat ein Unternehmer dann auf seiner Seite, wenn er über ein Wissen verfügt, das andere nicht haben, das ihn befähigt, ein Produkt einer besonderen Qualität zu bauen und damit Marktanteile zu erobern. Wissensvorsprung ist das eigentlich lohnende Wissen, auf das es im Kapitalismus ankommt. Das ist ein Ärgernis höchster Güte, möchte ich mal sagen. Denn Wissen ist ja eigentlich, wenn man es mal sachlich betrachtet, getrennt von seiner kapitalistischen Verwendung. Mit einer Eigenart gesegnet, die ich mal den kommunistischen Charakter von Wissen nennen möchte. Den gemeinschaftlichen, allgemeinen Charakter von Wissen. Wenn man nämlich einmal Wissen entdeckt, erforscht, erworben hat, dann ist dieses Wissen seiner Natur nach allgemein. Das Fallgesetz, das ein Newton entdeckt, das gilt nicht nur für die Äpfel in seinem Garten. Das gilt gerade so gut im Nachbargarten. Das ist allgemein. Insofern ist auch jeder imstande, es nachzuerfinden oder entdecken und zu erforschen. Andererseits, jemand, der von einem so entdeckten Wissen Gebrauch macht, der nimmt dem, der es gefunden hat, nichts weg. Denn dieses Wissen, das hat ja auch noch die zusätzliche schöne Eigenschaft, dass sein Gebrauch nicht in den Verbrauch von Wissen mündet. Dem wird nichts genommen und nichts kaputt gemacht. Insofern sperrt sich Wissen seiner Sachlichkeit nach eigentlich der exklusiven Verfügung, der Monopolisierung, die im Kapitalismus mit so einem Wissen aber angestrebt ist, damit der kapitalistische Vorteil aus der Verwendung des Wissens andere ausschließt. Insofern ist ausgerechnet dies Erfreuliche an dem Wissensbestand der Menschheit, dass es allgemein, deswegen auch allgemein zugänglich und brauchbar ist, im Kapitalismus ein Ärgernis, sodass es hier den Zusatz gibt, dass Unternehmungen nicht nur auf den allgemeinen Wissensstand der Gesellschaft, der ihnen von den Hochschulen in die Fabriken gespült wird, zurückgreifen, sondern dass sie zusätzliche Anstrengungen in ihren eigenen betriebsinternen Laboren unternehmen, ein Wissen zu produzieren, auf das sie dann wirklich einen Monopolanspruch erheben können. Und der Staat legitimiert das dadurch, dass er Patente, quasi die zeitweise Verfügung über ein Stück Wissen wie ein Eigentum, verfügt. Das ist die Rolle des Wissens, die es im Kapitalismus wirklich spielt, Instrument des Gewinnemachens zu sein und nur dafür und dann zu zählen, wenn es dafür taugt. Dieses Wissen für das Geschäft ist selber in seiner Herstellung kein Geschäft. Ob ein physikalisches Gesetz beispielsweise oder ein mathematischer Satz wertvoll ist im Sinne seiner kapitalistischen Verwendung, das ist dem gar nicht anzusehen. Und die Kapitalisten stehen deswegen auf dem Standpunkt, sie wollen Wissen nutzen, vorfinden, Aber sie wollen es nicht machen. Denn das Machen des Wissens ist eine Sache mit völlig offenem Ausgang und ob das lohnend ist im Sinne des Geschäfts, eine völlig offene Frage. Herstellung von Wissen für das Geschäft ist selber kein Geschäft. Und darin liegt der Grund dafür, dass der Staat auf den Plan tritt und die Herstellung der Wissenschaft von der ganzen kapitalistischen Ökonomie trennt, zu einer eigenen Sphäre macht, damit Wissen zustande kommt, das in der Geschäftswelt nutzbar wird. Die Trennung der Wissenschaft ist notwendig, die Trennung der Wissenschaft von der ganzen Ökonomie ist notwendig deswegen, damit Wissen für die Ökonomie zustande kommt. Da muss ein Staat der Freiheit der Wissenschaft einen Raum geben. Da werden Wissenschaftler freigestellt vom normalen Konkurrenzzwang. Die werden mit Beamtengehältern ausstaffiert und sind bezahlte Denker in Diensten des Staates. Die Freiheit der Wissenschaft schließt auch ein, dass diese so bezahlten Denker sich ganz dem Gang der Forschung widmen. Sie müssen die Freiheit haben, nachzudenken, wie ein Gesetz wirklich ausschaut, wie es funktioniert, was sich damit anstellen lässt, damit auch geschäftlich brauchbare Resultate daraus hervorgehen können. Anders gesagt, die Trennung der Wissenschaft, die Freiheit der Wissenschaft gegenüber dem ganzen ökonomischen Betrieb, das ist die notwendige Verlaufsform davon, damit die Unterordnung dieser Wissenschaft, ihre Dienstleistung für das Geschäft überhaupt zustande kommt. Es ist einer der größten Irrtümer der Studenten, die nebenan sitzen, später dazu noch mehr, dass sie der Auffassung sind, weil dieser Wissenschaftsbetrieb vom Geschäftsleben getrennt ist, sei das der Beleg dafür, dass es in dieser Wissenschaft um höhere Zwecke geht als die schnöde Bedienung des kapitalistischen Getriebes. Nein, das ist nicht so. Weil es um diese Bedienung geht, muss diese Affäre getrennt sein, damit überhaupt Wissen zustande kommt. Dass überhaupt der ganze Zweck der Herstellung von Wissen die Bedienung des kapitalistischen Bedarfs ist, das zeitigt eine weitere Konsequenz, die man am Ausbildungssystem ablesen kann. Die gesamte Ausbildung ist nämlich, wenn ich die Schulen, das Gymnasium und die Universität als Ensemble betrachte, die ist nämlich so etwas wie die Erzeugung einer Bildungshierarchie für eine Berufshierarchie, die die Unternehmerwelt mit ihrem Arbeitsmarkt definiert. Weil alles Wissen für die kapitalistische Nutzung hergestellt wird, ist der Wissenserwerb sehr stark abgestuft und dosiert. Die große Masse in unserer Welt der Marktwirtschaft erwirbt gar nicht das verfügbare Wissen, das in der Gesellschaft da ist. Die werden mit einem Volksschulabschluss an die Fabrikbänder geschickt. Dann gibt es eine Zwischenschicht, die macht die Realschule oder das Abitur. Und die werden dann irgendwo Sparkassenfilialleiter. Und dann gibt es eine vergleichsweise kleine Schicht, die den Zugang zur Universität findet, die dann später in den Berufen der Elite in Schule, Justiz, in den Personalbüros der Großunternehmen und so weiter tätig ist. Es gibt eine Bildungshierarchie, weil der kapitalistische Bedarf einerseits eine Elite verlangt, die Führungsfunktionen übernimmt in den Betrieben und andererseits eine große Masse, deren hauptseitige Qualifikation darin besteht, dass sie die Anweisung versteht, für möglichst wenig Geld möglichst viel zu arbeiten. Ausbildung ist deswegen gar nicht bei uns die Vermittlung des gesellschaftlich verfügbaren Wissens an jedermann, sondern Ausbildung ist dosierter Ausschluss von Wissen und den kann man ablesen an dieser Dreigliedrigkeit des ganzen Ausbildungssektors. Die Volksschulen für die großen billigen Arbeitskräftemassen und die Universität an der Spitze für die Heranbildung der Elite. Und dass es auf diese Abstufung ankommt, das ist so sicher, dass es sich in der Architektur festgesetzt hat. Die Gebäude, die dafür bevorratet werden, wer soll welchen Schulabschluss bekommen, die sind im Prinzip schon nach dem Verhältnis geordnet, wie ich es dargestellt habe. Die große Masse geht in die kleinen Volksschulen und die Elite in die elitären Anstalten der Hochschule. Das Ergebnis, das diese Art von Ausbildung hervorbringt, ist die Versorgung des Arbeitsmarkts mit der Massenware, die von den Unternehmungen nachgefragt wird, die für billiges Geld am Fließband und sonst wo verschlissen wird, und von den Elitefunktionären, die als Betriebswirt die Personalabteilung führen und über das Heuern und Feuern entscheiden. Das ist die materielle Leistung, die diese Bildungshierarchie abliefert. Aber sie liefert auch noch quasi ideell eine Gratisleistung obendrauf. Allein deshalb, weil die Bildungshierarchie der Berufshierarchie vorausgeht, zeitlich, ist die Rechtfertigung der Berufshierarchie, die das Kapital herstellt, mit Bildungsunterschieden für die Leute sichere Sache. Die stellen sich auf den Standpunkt, das, was einer hinterher im Beruf erreicht und verdient, das kommt deswegen zustande, weil er in der Bildung sich um unterschiedlich viel Wissenserwerb bemüht hat. Mit dem Bildungsunterschied, den jemand erwirbt, wird begründet, wie der berufliche Erfolg ausfällt. Einer verdient genauso viel, wie er in bildungsmäßiger und moralischer Hinsicht verdient. Das stellt die wirkliche Hierarchie auf den Kopf. In der Wirklichkeit ist die Einrichtung dieser Bildungshierarchie das Mittel dafür, die vom Kapital definierte Berufshierarchie zu versorgen. Hier wird ganz umgekehrt gedacht. Mit diesem Ergebnis, das seine Hochschulen Jahr ein, Jahr aus geliefert haben, ist der Staat seit dieser sogenannten Bologna-Reform unzufrieden geworden. Er hat sich nämlich auf den Standpunkt gestellt, in der internationalen Konkurrenz schifft Deutschland ab. Es müssen neue Produkte her, es müssen neue Spitzenleistungen her, mit der man in der internationalen Konkurrenz Boden gut machen kann. Und es ist zunächst bemerkenswert, dass dieser doch sehr ökonomische Standpunkt auf die Wissenschaft verfällt. Denn in erster Linie und von Haus aus wenden Staaten, wenn sie ihre nationalen Standorte in den Wettbewerb stellen, immer ein Mittel zuvörderst an. Wenn es darum geht, Marktanteile zu erobern, dann werden die Arbeiter aufgefordert und dazu erpresst, billiger zu arbeiten und mehr Leistung herzugeben. Das wird ja auch gemacht und man erfährt es täglich aus den Zeitungen, wo die Leute auf Geld verzichten müssen und wo mehr rangeklotzt werden muss. Allerdings ist es ein Verfahren, das alle einschlagen und das insofern ein wenig relativiert wird dadurch, dass der Gegner mit derselben Waffe heimzahlt. Auf die Wissenschaft zu fallen, hat für die Reformer als zweiten Hebel gewissermaßen den Reiz, dass sich hier vielleicht der exklusive Vorteil, der andere ausschließt, herbeihebeln ließe. Wenn man nämlich einen Wissensvorsprung hinbekommt, der einen zu innovativen Produkten befähigt, mit denen man den Markt eindecken kann, mit der Gentechnik zum Beispiel, dann hätte man einen von anderen nicht bestreitbaren Konkurrenzvorteil. Und das nennen sie auch so. Sie wollen High-Tech-Brainpower züchten. Das ist die Geburtsstunde der Hochschulreform, die heute bestreikt wird. Und der Standpunkt des Staates heißt, es muss mehr Spitzenleistung aus den Hochschulen herausgepresst werden und die Breite muss gestrafft und verkürzt werden. Es muss, um Ihr Schlagwort zu benutzen, Exzellenz her. Ausgezeichnete Leistungen, die nobelpreiswürdig sind, weil man nur so den Wissensvorsprung, von dem ich geredet habe, gegenüber der auswärtigen Konkurrenz sicher machen kann. Wie erzwingt man Exzellenz? Die Idee der Reformer hat geheißen, Konkurrenz in der Hochschule erzwingt Exzellenz. Markt und Konkurrenz, das war bis gestern vor der Reform eigentlich die Affäre, von der die Uni ausgenommen war. Die sollte jenseits des Konkurrierens, wie es im Erwerbsleben stattfindet, ihren eigenen freien Forschungsgang gehen dürfen, mit beamteten, bezahlten Wissenschaftlern. Jetzt kommen sie auf die Idee, Konkurrenz an der Uni ist ein Heilmittel und sie führen es ein, indem Unis konkurrieren müssen um die Zahl von Studenten, um renommierte Professoren und davon wird sogar abhängig gemacht, damit der Konkurrenzdruck wirkt, wie groß das Budget ausfällt, das eine Uni zugewiesen bekommt. Umgekehrt, Professoren sollen konkurrieren um Hörer, um Drittmittel. Ihr Gehalt wird sogar davon abhängig gemacht. Das haben sie eingeführt, die Reformer, weil sie an den Segen der Konkurrenz glauben, an den Zwang, der in der wirklichen ökonomischen Konkurrenz, im Gelderwerb wirklich vorliegt. Da ist jeder gezwungen, bei Strafe des Untergangs produktiver, profitlicher zu wirtschaften als zuvor, damit er sich am Markt behauptet. Das war die Auffassung der Reformer. Dieser Zwang müsste doch eigentlich ein Erfolgsrezept sein, das sich übertragen lässt in die Sphäre der Wissenschaft. Wenn man die Leute unter den Druck setzt, mit Gehaltsabzügen oder mit Boni, dann müssten sie doch bessere wissenschaftliche Leistungen zu Wege bringen. Dieser Zwang ist schon in der wirklichen Ökonomie des Kapitalismus eine Brutalität, aber er gerät in der Sphäre der Wissenschaft zu einer Dummheit. Denn denkt mal, löst wirklich Konkurrenzdruck, der entfacht wird, der angedrohte Gehaltsabzug, löst der wirklich bei der Frage ein Problem, wie dieses oder jenes mathematische Rätsel zu lösen ist? Schafft er das? Hilft Zwang, ein mathematisches Gesetz zu finden? Und wie wertvoll ist eigentlich ein Gesetz, das da jemand hervorbringt, das ja bewertet werden soll? Das lässt sich dem wieder nicht ablesen. In der Geisteswissenschaft haben die sich bemüht, Erfolgskriterien der abenteuerlichen Art einzuführen. Zum Beispiel viele Hörer. Viele Hörer. Ist es gut oder schlecht? Da gehen sofort die Meinungen auseinander. Da fragt sich nämlich der eine, ist die Vorlesung gut oder kriegt man bei dem Prof nur leicht seinen Schein? Viele Seiten zu schreiben ist auch so ein Erfolgskriterium. Ist es gut oder schlecht? Die Frage, die ist besonders virulent in den Geisteswissenschaften, weil ja da volle Seite nicht unbedingt heißt richtige Seite. Und deswegen gibt es als Folge dieses eingeführten Konkurrenzdrucks den Treppenwitz, den man mittlerweile in jeder Zeitung liest, dass nämlich die Hochschulveröffentlichungen fast nur mehr aus Textbausteinen bestehen. Die SZ von heute berichtet darüber, dass der Markt im letzten Jahr mit Tausenden von neuen Einführungen in diverse Fächer überschwemmt worden ist, weil, so merkt der Autor an, für Ausführungen offenbar keine Zeit ist. Da haben Professoren ihre Textbausteine, mit denen sie vorlesen, zwischen zwei Buchdeckel platziert, damit sie Seiten nachweisen, die sie veröffentlichen. Natürlich animiert das auch zu dem Betrug, der jetzt überall aufgespürt wird, dass abgeschrieben wird, weil Seiten zählen und deswegen verlangt sind. Also man merkt, für den Gang der Wissenschaft sind solche Leistungsmessungskriterien einfach Unsinn. Aber für den Willen zur Leistungsmessung sind sie unentbehrlich. In diese Strategie fügt sich auch ein Punkt ein, der die Studenten besonders in Harnisch versetzt hat. Die Sache mit den Studiengebühren. Die Studiengebühren, die für so einen Studenten richtig ins Gewicht fallen, die sind mehr als die bloße Verbilligung staatlicher Ausbildungskosten, obwohl sie auch das sind. Es fließt einfach Geld in den Staatshaushalt. Sie sind aber mehr als das, weil mit den Studiengebühren sowas wie die Marktlogik in den Hörsaal Einzug halten soll. Und die Idee dabei ist, wer zahlen muss dafür, dass er in eine Vorlesung läuft, der darf auch Ansprüche stellen an den Professor, der vorliest. Welche denn? Ja, der Dienstleister, der da vorliest, muss für den Kunden, der bezahlt hat, so heißen heute die beiden Figuren, der Professor als Dienstleister, der Student als Kunde, der muss dem eine Bildung verkaufen, die ihn für seine Berufstauglichkeit herrichtet, die ihn qualifiziert, damit er damit Geld verdienen kann, denn das muss er ja verdienen, weil er einen Vorschuss getätigt hat. Er hat bezahlt. So wird gewissermaßen der Student in die Rolle eines Investors gedrängt, der bezahlt hat, deswegen ein Gut erwerben möchte, mit dem er Geld verdienen kann, weil er seine Vorschüsse tilgen muss, sodass gewissermaßen die Berufstauglichkeit, die der Staat von den Leuten will, dass sie hergestellt wird, zu ihrem Eigeninteresse gemacht wird. Das ist die Logik dieser Studiengebühr. Und natürlich führt sie zum Dritten dazu, dass der Zwang zu mehr Tempo die Folge davon ist, dass das Semester so teuer ist. Weil man teuer studiert, studiert man schneller und entlastet insgesamt den Staat von Kosten. Die Spreizung der Abschlüsse, auf der einen Seite die Bachelor-Abschlüsse für die große Masse, auf der anderen Seite die Master-Abschlüsse und sogar eigene Elite-Unis, ist der letzte Baustein, die Speerspitze dieser ganzen Reform. Da wird sich auf den Standpunkt gestellt, für die Berufstauglichkeit der breiten akademischen Masse taugt weniger Wissen, das in kürzerer Zeit eingebläut wird. Schneller ist billiger. Nicht nur für den Staat, sondern hinterher auch für die Industrie, die sich jetzt schon auf den Standpunkt stellt, wenn man die Kommentare liest. Die Bachelorabschlüsse kommen zahlreich zustande, also gibt es viele Bewerber um Posten, also sind sie billig einzukaufen. Weniger Wissen in kürzerer Zeit für Berufstauglichkeit, das führt zu ein paar Stilblüten in der Art, wie vorgelesen wird und zu ein paar Kunstgriffen in der Didaktik. Da hört man zum Beispiel an den Hochschulen immer öfter davon, dass man Schlüsselqualifikationen vermittelt. Nicht einfach Qualifikationen, Schlüsselqualifikationen. Was ist das? Schlüsselqualifikation ist eine Qualifikation, die selber keinen Inhalt hat und deswegen alle Qualifikationen einschließen soll. Das ist ein wundersames Ding. Das ist sowas wie der Stein der Weisen. Oder man soll an der Universität das Lernen lernen, wenn schon die Zeit so knapp ist, weil man dann nicht alles lernen kann. Das Lernen lernen. Das ist die Vorstellung, dass es das Lernen als Weg ohne Stoff gibt. Und damit hat man quasi das Wissen dieser Welt so gut wie im Sack. Dagegen ist das altmodische Lernen, das mir vertraut ist, ganz fremdartig. Weil bei dem altmodischen Lernen, so war es jedenfalls zu meiner Zeit, wusste man hinterher mehr als vorher. Das ist beim Lernen lernen gar nicht der Fall. Neben diesen komprimierten Bildungsgängen gibt es dann die Masterstudiengänge, mit denen die echte Spitzenleistung rausgebracht werden soll. Masterstudiengänge und Elite-Universitäten. Und die haben sich den Vorwurf zugezogen, dass es elitär sei, diese Differenzierung vorzunehmen. Elitär ist im Prinzip die gesamte Hochschulausbildung. Da liegen die Studenten, die diesen Vorwurf gegen den Master und gegen die Elite-Universität fahren, falsch. Elitär ist alle Hochschulausbildung, weil die Masse ausschließend. Das Neue ist, dass innerhalb dieser Elite, von der die Masse ausgeschlossen ist, sortiert wird. Eben nach den Vorbildern, wie man die aus dem Ausland kennt, wo es in Frankreich die Grandes Écoles gibt oder in den USA die Spitzenuniversitäten, die ihre Nobelpreisträger hervorbringen. Das alles in dem Bemühen, Spitzenprodukte deutscher Wissenschaft hervorzubringen, die das deutsche Kapital in einen exklusiven Vorteil am Weltmarkt bringt. Das ist im Prinzip die Intention dieses Bologna-Reformprozesses. Dagegen hat sich studentischer Protest gemeldet. Der vielfältige Einwände formuliert, dass Bildung keine Ware werden darf, dass man gegen den sozialen Numerus Clausus ist. Für alle diese Vorwürfe, über die noch zu reden sein wird, haben sie eine gemeinsame Klammer gefunden, die da hinten auf der Wandzeitung plakatiert ist, im Audimax, wo gerade diese Streikenden tagen. Die Forderung heißt nämlich, Freiheit der Wissenschaft gegen die Ökonomisierung der Wissenschaft. Freiheit der Wissenschaft gegen die Ökonomisierung der Wissenschaft. Das ist zunächst einmal ein falscher Gedanke. Ein Gedanke, der davon zeugt, dass diese Studenten von der Hochschule, an der sie studieren, keine rechte Ahnung haben. Sie sind nämlich mit diesem Vorwurf Ökonomisierung der Auffassung, dass mit der besprochenen Reform die ökonomischen Interessen in eine Wissenschaft Einzug halten, wo sie eigentlich nichts verloren haben. Die sind der Auffassung, dass mit diesem Reformprozess die freie Wissenschaft in eine Knechtschaft gebracht wird gegenüber ökonomischen Ansprüchen, in die sie einfach nicht hereingehört. Und diese Studenten haben deswegen eines verpasst. Die Trennung der Wissenschaft, die Freiheit der Wissenschaft vom ganzen ökonomischen Getriebe gibt es überhaupt nur deswegen, weil das der Modus der Unterordnung unter diese Interessen ist. Die Wissenschaft gibt deswegen als getrennte, vom Konkurrenzleben abgetrennte Affäre, damit dort frei geforscht werden kann und Ergebnisse zustande kommen, die verwertbar sind. Rein nach den Verwertungsinteressen der Unternehmer käme eine wissenschaftliche Erforschung von Natur und anderen Gesetzen gar nicht zustande, weil nicht absehbar ist, ob sich das je lohnt oder nicht. Deswegen gibt es diese Trennung. Es ist also das, was in die Wissenschaft mit der Reform eingeführt wird, gar nicht so etwas wie die erstmalige Unterordnung der Wissenschaft unter wirtschaftliche Interessen. Bis gestern haben auch die Physiker und Biologen, die eine Hochschule verlassen, hinterher bei Siemens oder Daimler geschafft. Und es war klar, dafür erwerben sie ihren Abschluss. Die Reform wollte ja auch den Dienst der Wissenschaft an der Wirtschaft effektivieren, nicht ihn erstmals einführen. Also, das ist der Ausgangspunkt einer verfehlten Kritik an der ganzen Reform. Aber nehmen wir mal den Gedanken so zur Kenntnis und fragen uns weiter, was ist denn jetzt schlimm dran an der Ökonomisierung? Was stört denn daran so sehr? Wenn ich Ökonomisierung in der von mir genannten rationellen Fassung verwende und damit bezeichnen möchte, die Wissenschaft existiert an der Hochschule als getrennte Sphäre, damit sie für die Benutzung durchs Kapital brauchbare Ergebnisse liefert, dann ist das sehr wohl kritikabel. Die Kritik habe ich in meinem ersten Teil angerissen. Das bedeutet nämlich, dass alles Wissen dieser Welt nur dafür zustande kommt, dass davon lohnende Verwendung gemacht wird. Und sofern das nicht der Fall ist, zählt Wissen in dieser Welt nichts. Das ist keine menschenfreundliche Angelegenheit. Das ist ein Skandal, das gehört sich niedergerissen. Genau dieser Vorwurf ist nicht der Vorwurf der Studenten, die Ökonomisierung angreifen. Die haben ein Papier geschrieben, Positionen zur Hochschulpolitik von der AG, die diesen Streik betreut oder organisiert. Da heißt es, Kritik an der Ökonomisierung. Arbeitsmarkt und Bildung sind nicht komplett voneinander zu trennen. Die Lehre an Hochschulen muss jedoch neben der Qualifikation für den Arbeitsmarkt in erster Linie die Möglichkeit einer eigenständigen Auseinandersetzung mit Wissenschaft und Gesellschaft bieten. Es muss der Dienst der Hochschulen an der Gesellschaft sein, die soziokulturellen Entwicklungen kritisch zu überdenken und Weiterentwicklungen anzuregen. Um den Unterschied deutlich zu machen, die bekennen sich zunächst einmal dazu, dass es keine Schande ist, dass aller Wissenserwerb an der Hochschule für die Bedienung des kapitalistischen Arbeitsmarkts taugen soll. Das kann man vom Standpunkt seines eigenen Interesses ausdrücken und sagen, ich will damit mein Geld verdienen. Ja, das ist das subjektive Interesse. Aber objektiv hat man damit eingewilligt in eben diese gesellschaftliche Verfassung, dass das Wissen für die Benutzung durch Unternehmen taugt oder es ist für die Katz. Und was die mit diesem Wissen anstellen, habe ich erörtert. Menschenfreundlich ist es nicht. Diesem Sachverhalt wird nicht widersprochen, der soll sein. Aber was die Kritik anmahnt, ist das. Dieser Dienst am kapitalistischen Bedarf an Qualifikation soll einen anderen Dienst nicht verunmöglichen, den sie gleichzeitig erbracht wissen möchten. Und dieser andere Dienst besteht darin, dass sie meinen, es muss an der Hochschule möglich sein, kritisch über die Wirkungen in der Gesellschaft nachzudenken, die die kapitalistische Verwendung des Wissens zum Beispiel zutage fördert, anrichtet. Ein Beispiel, an was gedacht ist. Die meinen, wenn schon die moderne Ingenieurskunst dazu führt, dass die Kapitalisten mit ihren modernen Schloten so viel CO2 ausstoßen, dass das Klima kippt, dann muss man doch an der Hochschule auch noch eine wissenschaftliche Diskussion darüber führen, was man mit dem CO2-Ausstoß anfängt und wie man die gesellschaftliche Entwicklung beurteilt und womöglich steuert. Oder wenn Hartz-IV-Empfänger immer mehr werden, dann muss es doch unter Sozialpädagogen oder Juristen möglich sein, dass man ein Seminar veranstaltet über die Frage, ob diese Sätze eigentlich bedarfsgerecht sind. Dann kann man die Gesellschaft auf Fehlentwicklungen hinweisen und Lösungen bieten. Ich möchte zunächst einmal sagen, in welchem Zirkel sich diese ganze Gedankenführung bewegt. Im ersten Schritt hat man eingewilligt, dass das Wissen die Qualifikation für die kapitalistische Verwendung bereitstellen soll. Naja, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn dann der CO2-Ausstoß und die Verarmung der Leute mit moderner Rationalisierungstechnik zustande kommt. Das sind die Folgen von dem Verwendungszweck, den man damit unterschrieben hat. Und im Nachgang soll jetzt dieselbe Wissenschaft, die sich zum Mittel für die Hervorbringung dieser Wirkungen gemacht hat, so etwas wie das Heilmittel dagegen sein. Da wird so getan, wie wenn die Wissenschaft gar nicht das Mittel dieser kapitalistischen Interessen nur wäre, sondern gleichzeitig so etwas wie die Instanz, die darüber richtet und befindet, wie in der Gesellschaft geschaltet und gewaltet wird. Das ist ein Unsinn, so ist die Ausbildung nicht organisiert, da wird nicht in der Wissenschaft bestimmt, wie gesellschaftlich verfahren wird mit den Ergebnissen der Ausbildung, das tun die Unternehmungen. Aber das ist ein Unsinn, der angestachelt und befeuert wird durch die Idee, die Wissenschaft ist doch frei, das ist doch eine von der Ökonomie getrennte Sphäre, in der man seinen eigenen Gedanken nachgehen darf. Ja, freilich, die Wissenschaft ist getrennt frei, aber nur deswegen, weil ihr Verwendungszweck so eindeutig feststeht und auf diese und nur auf diese Weise bedient wird. Insofern ist die ganze Dienstleistung zusätzlicher Art, die Studenten sich dazu messen möchten, mit wissenschaftlicher Reflexion über die Probleme, die sie mit der Herstellung der Qualifikation haben anrichten lassen, das ist sowas wie eine von ihnen sich vorgenommene fiktive, eingebildete Dienstleistung. Aber die soll unbedingt erbracht werden, die halten sie für wichtig und dafür stellen sie Forderungen auf. Forderungen, bei denen es manchmal schwerfällt zu sagen, wo ist da eigentlich das Handfeste und Greifbare? Zum Beispiel geht es mir so bei einer Forderung, die da drüben im Hörsaal aufgehängt ist, die heißt, sie verlangen Freiräume für kritisches und selbstständiges Denken statt Verschulung. Freiräume für kritisches und selbstständiges Denken. Kritisches Denken zu fordern, das ist schon für sich nicht in Ordnung. Kritisches Denken ist sowas wie eine Contradictio in adjecto, das ist ein Widerspruch. Kritisch ist überhaupt kein Attribut, das zu denken passt. Denken, über einen Sachverhalt nachdenken, zum Beispiel über die Hochschule nachdenken. Denken, das kann richtige oder falsche Urteile hervorbringen, stimmige oder unstimmige. Ob man einen durchdachten Gegenstand dann kritisiert, ja, das hängt davon ab, was das Nachdenken als Resultat erbracht hat. Und manche Gegenstände sind gar nicht der Kritik würdig, gegen die habe ich nichts. Manche andere schon, aber das hängt davon ab, was das Nachdenken als Ergebnis über die Sache herausbringt. Jedenfalls ist die Kritik nicht der Leitfaden des Nachdenkens, sondern das Messen eines per Nachdenken ermittelten Gegenstandes am eigenen Interesse. Und wo das nicht passt, übt man Kritik. Und wo das passt, hält man die Klappe und kritisiert nichts. Wer aber kritisches Denken fordert, der verlangt ein Vorurteil, dass nämlich die kritische Distanz zur Sache bereits das Denken über die Sache anleitet. Da ist man grundlos kritisch gegenüber allem und jedem. Da ist Kritik nicht mehr begründeter Einwand, sondern begründungslose Haltung, die man per se einzunehmen hat. Wofür soll das gut sein? Ja, gut sein soll das dafür, dass sich der Mensch über sich das Urteil bildet in seinem Selbstbewusstsein, dass er nichts auf Befehl und Kommando tut, sondern zu allem eine kritische Distanz hat und alles nur nach Hinterfragen und Einsicht sich zu eigen macht. Studenten fordern, weil sie diese Haltung pflegen, Freiraum für Kritik. Sie fordern einen Raum für Kritik. Das Merkwürdige ist, die laufen nicht rum mit einer Kritik, die sie haben, an diesem oder jenem und sagen, hier fehlt uns ein Raum und meinen damit, man lässt uns die Kritik nicht sagen, wir brauchen einen Raum, wo man sich versammeln kann. Die meinen Raum gar nicht als Lokal, wo man etwas sagen kann, das einem schon lange auf dem Herzen liegt und dazu bräuchte man ein Forum. Die meinen Raum als sowas wie die Bedingung der Möglichkeit, eine Kritik sagen zu können, die man zwar nicht hat, aber die man haben können will. Selbstständiges Denken fordern sie ein. Das muss gehen, selbstständiges Denken statt Verschulung. Da ist es ähnlich wie mit dem kritischen Denken. Anders als dass ein Mensch sich einen Gedankengang zu eigen macht, dass er also als Subjekt aktiv wird, gibt es Denken gar nicht. Selbst dann nicht, wenn ein anderer auf andere Menschen einredet, so wie jetzt in diesem Fall so eben ich auf euch. Jeder hier in diesem Saal ist so frei, dem Gedanken zu folgen, sie zu verwerfen, sie zu verändern oder sie zu akzeptieren. Aber was immer dabei herauskommt, es ist seine selbstständige Leistung, dass quasi einem der Gedanke durch einen anderen eingepflanzt wird, qua Manipulation. Das ist die Vorstellung, gegen die sich da gewendet wird, die pure Fiktion ist. Sowas gibt's gar nicht. Dass man einen Menschen unter Umgehung seines Willens auf einen Willensinhalt geistiger Natur festlegen könnte. Insofern steht auch diese Floskel, selbstständiges Denken, dafür, dass diese Studenten eine Haltung damit unterstreichen wollen. Die wollen Mündigkeit demonstrieren, sagen sie auch, statt blinden Gehorsam. Ja, wer blinder Gehorsam sagt, der ist nicht gegen Gehorsam, sondern gegen die Blindheit. Der will sagen, Anforderungen sind nicht schlecht, wenn sie aus dem Geist der Freiheit und Überzeugung erfüllt werden, statt aus dem Geist der Knechtschaft. Und aus dieser Vorstellung einer Haltung, die ein Mitglied der Elite zu haben hätte, ergeben sich weitergehende Vorstellungen, die bei den Studenten, aber auch in der Öffentlichkeit mittlerweile Furore machen. Zum Beispiel schüttet sich die SZ von heute darüber aus, dass die Studenten sehr recht haben, wenn sie statt der Verschulung Freiraum in der Universität fordern und mal wieder Umwege im Studium gehen. Das Studium ist überreguliert, sagt die Zeitung. Das kritische Denken verkümmert. Keiner hört mehr eine Vorlesung im Nachbarfach. Einfach so, ohne dafür irgendwelche Punkte zu bekommen. Die Vorstellung des Umwegs. Was ist das? Ein Physiker, denken sich solche Leute, oder Biologe, der sollte doch auch mal bei Kant oder Keynes vorbeischauen. Für ein Stündchen. Oder zwei. Denkt mal, das ist in diesen Kreisen so üblich, so zu reden. Denkt mal, dass das eine Besonderheit dieses elitären Standes ist. Das wäre bei Elektrikern unmöglich, zu sagen, müssen die Jungs 3 Jahre lang immer nur mit Lötkolben und Ohmschen Gesetz umgehen, können die nicht auch mal ein bisschen Spinoza hören, einen Umweg gehen. Bei der Elite ist das der Fall. Einmal einen Umweg gehen. Wozu soll man denn diesen Umweg gehen, wenn man sowieso beim Alten bleibt? Die Frage ist nicht banal, weil darauf so großer Wert gelegt wird. Der Ertrag des Umwegs besteht gar nicht im Wissen, das man zusätzlich erwirbt. Dass der Umweg genommen wird, ist der ganze Ertrag. Und deswegen hat er auch einen merkwürdigen Namen. Der erste Name heißt Tellerrand und der zweite heißt Fachidiot. Soll heißen, einen Umweg zu gehen, auch als Physiker und Naturwirt mal in die Philosophie zu gucken oder in die schöne Literatur, ist wertvoll, Weil man über den Tellerrand hinausgeschaut hat, soll heißen, sich über den Bereich seiner Disziplin hinaus interessiert hat, für das große Ganze. Würde man das nämlich nicht tun, wäre man ein Fachidiot. Und Fachidioten sind übrigens nicht Idioten in ihrem Fach, sondern Spitzenleute im Fach heißen Idioten, wenn sie nicht auch noch den Umweg über Spinoza genommen haben. Dieser Standpunkt, um jetzt mal den harten und seriösen Kern davon zu sagen, liegt den Studenten am Herzen und es entdeckt die Öffentlichkeit und führt auch zum Applaus. Denn aus diesem Standpunkt spricht etwas, das Öffentlichkeit und Staat von ihrer Elite wollen. Über den Tellerrand hinausschauen, kein Fachidiot sein, selbstständig und engagiert denken. Daraus spricht der Wille, sich um das Gelingen des großen Ganzen zu sorgen. Daraus spricht der Wille, nicht bloß in seinem Beruf mit seinem Fachwissen zu reüssieren, für sein Einkommen tätig zu werden, sondern daraus spricht der Wille, Verantwortung zu übernehmen für das große Ganze, die gesellschaftlichen Entwicklungen überhaupt, die klappen sollen. Das hört die Öffentlichkeit raus. Und schaut mal, wie das dem studentischen Protest Applaus einbringt. Vielleicht von der falschen Seite, aber vielleicht gehören sie ja auch zusammen, die Seiten. Die Süddeutsche von heute sagt, es gab einmal eine Zeit, da wurde die Universität zum gesamtgesellschaftlichen Laboratorium ausgerufen. Was protestierende Studenten für sich forderten, das Niederreißen von Autoritäten, der Nulltarif in Straßenbahnen, das sollte auch der Überwindung der Verhältnisse außerhalb von Schule und Hochschule dienen. Im ganzen Land, ja sogar auf der ganzen Welt. Wenn Studentenvertreter in den vergangenen 20 Jahren in einer Universammlung auftraten oder Flugblätter verteilten, da bekamen sie von der überwiegenden Mehrheit der Professoren wie der Studenten nur noch ein Kopfschütteln zurück. Das hat sich jetzt wieder geändert. Wenn in diesen starken Tagen die Studenten gegen die Bologna-Reform aufbegehren, gegen ein gehetztes, bürokratisiertes Studium, dann dürfen sie sich der Solidarität vieler Professoren und der übrigen Studenten gewiss sein. Und um die Charakterstudie zu vollenden, erzählt er, früher liefen diese Studenten, die gegen den Imperialismus von Nicaragua und die Professorenschaft demonstriert haben, mit schwarzer Krauser, also mit dieser Zigarette und Surkamp-Buchum. Das war die Intellektuellenanstalt. Und heute mit WLAN und Coffee to go. Was hat dieser Mensch entdeckt? Der hat entdeckt, dass der Wille zum selbstständigen Denken, dass der Wille gegen die Verschulung, die Freiheit zu erkämpfen, über den Tellerrand hinauszuschauen, etwas sehr Konstruktives enthält. Nämlich die ganze Wissenschaft und Ausbildung nicht für das Werk zu kritisieren, das sie wirklich anrichtet in der Welt, im Dienst von Politik und Kapital, sondern dass man sich konstruktiv um das Gelingen dieser Verhältnisse sorgt und dafür sein Engagement an den Tag legt. Das ist etwas, das von der Elite gewünscht und verlangt wird. Immer wurde beides verlangt. Dass die Elite, die an den Hochschulen ausgebildet wird, Leistung erbringt für den Beruf, für den sie studiert, und dass sie darüber hinaus und zusätzlich das Selbstbewusstsein eines Verantwortungsträgers ausbildet, der für das große Ganze engagiert ist und sich einsetzt, der ein selbstbewusster Agent der Zwecke wird, in denen er tätig ist und bei denen er andere Leute kommandiert und nicht selten schlecht behandelt. Das immer musste es beides geben, das hat auch seine Konjunkturen gehabt. Früher hieß es, man studiert sein Fach und macht ein Studium Generale obendrauf. Man hört in allen anderen Fächern auch noch rum. Dagegen gab es immer den Verdacht, ob das nicht zur Bummelei führt und die Leistung geopfert wird. Die Reform hat den Spieß umgedreht und gesagt, Verschulung muss her gegen die Bummelei. weil der Verdacht, dass die Elite die Freiheit nun missbraucht, auf der Lauer liegt. Jetzt kehrt langsam das Argument ein, auch in den oberen Etagen, ob die eigene Verschulung gegen die Bummelei nicht die andere Seite an der Elite untergräbt, dass es engagierte, mitdenkende Kämpfer des Gemeinwesens werden. Dieses Selbstbewusstsein der Elite, das ist nicht einfach eine Marotte, die sich manche Leute zulegen und in der sie sich gefallen, sondern die ist, um mal ein Bild aus einer anderen Welt zu bemühen, systemrelevant. Elite-Leute, Mitglieder der Elite, Verantwortungsträger eben, die machen Sachen, die den Massen nie in den Sinn kommen. Die schreiben Verfassungen, die gründen Firmen, die entdecken ein Virus oder eine Gesetzeslücke. Die großen Massen in unserer Gesellschaft, die gehen bloß arbeiten. Und nicht mal das schaffen sie allein. Da brauchen sie einen Arbeitgeber und einen Konjunkturpolitiker, der Arbeitsplätze schafft. Die brauchen hinterher noch einen Sozialarbeiter, der ihnen hilft, ihren Bogen für den Hartz-IV-Antrag auszufüllen. Anders gesagt, der Gegensatz von oben und unten, der in dieser Gesellschaft durch das Kapital, für das Kapital organisiert ist. Eine Elite, die das Heer der Massen für das Kapitalwachstum kommandiert, wird so besprochen, dass die Elite ein Dienstleister an der dummen Masse ist, ohne die sie überhaupt nicht wüssten, wie sie in der Welt zurechtzukommen hätten. Erst wird die Scheidung in Elite und Masse hergestellt, dann beruft sich die Elite darauf, dass sie Verantwortung hat für das große Ganze und die vielen kleinen Leute, die ohne ihre Anweisungen in dieser Welt nicht zurechtfinden. Wer sich so bekennt zu seiner Führungsfunktion, der gibt nicht nur bekannt, dass er den Gegensatz auszutragen gewillt ist, sondern dass er überhaupt den Klassengegensatz dieser Welt eigentlich für eine menschennatürliche Angelegenheit hält, in der es immer die große dumme Masse und die deswegen notwendigen, begabten, elitären Führer geben muss. Der hat ein Klarzett abgelegt zu dem System von Gewalt und Ausbeutung, für das er ausgebildet wird. Und dieses Bewusstsein wird an der Elite nicht nur geschätzt, sondern erzeugt. Jetzt mache ich einfach mal Schluss und schau mal, was es an Einwänden und Kritik gibt. Also, ich fand den Vortrag sehr schön und viele Sachen auch sehr treffend. Noch ein paar Gedankenregungen, die ich so noch nicht auf dem Schirm hatte. Jetzt fand ich es ein bisschen problematisch, dass immer von den Studenten, also den Studierenden da drüben so gesprochen wurde, weil ich glaube, ich weiß jetzt auch nicht genau, aus welchen Forderungskatalogen da was zitiert lassen wir, war das die letzte Zeit noch nicht bekannt. Ich habe zum Beispiel in einigen anderen vor drei Wochen, weil es schon bei der ersten Besetzung der Akademie der Bildenden Künste, hatten wir ein Positionspapier ausgearbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gelesen haben, das ist auch auf der Webpage, das um einiges radikaler war als jetzt der Forderungskatalog, also der konkrete Forderungskatalog an den Wissenschaftsminister und so weiter, mit denen ich auch meine Probleme habe. Jetzt ganz konkret stellt sich mir eine Frage, warum man so ein Vortrag wie hier nicht im Audimax stattfinden lassen. So. Und das hätte ich mir wirklich gewünscht, weil, wie gesagt, ich den Vortrag sehr gut fand. Und ich finde, das könnte man ja auch nochmal wiederholen oder so. Und naja, ich muss mich jetzt auch leider weg. Weil wenn ich jetzt hier so anschaue, was für Leute hier sind, dann frage ich mich eben, ja, wieso sind diese Leute nicht auch Teil der Besetzung von Audimax? Und wieso bringt man sich nicht dort ein? Weil zum Beispiel ein KW Inhalt, der den Protest organisiert oder aus dem der Protest betreut wird, den gibt es so nicht. Die AGs sind alle offen, für jeden, auch nicht nur für Studierende. Das ist eben in dem ursprünglichen Publikationspapier ganz klar gesagt worden, dass es um alle sogenannten Schichten der Gesellschaft geht. So. Und das ist halt jetzt ein bisschen schade, dass es sich so mehr und mehr auf die Studierenden eingegrenzt hat und jetzt eben auch, ja, als ob man sich hier in der LMU befindet. Das ist natürlich schön, wenn einige von euch eben nicht so tun würden, als wären es ja bloß die Studenten, die da das Besten, sondern das so ein bisschen erkennen als heterogene Masse, in der man sich eben auch einbringen muss, weil man sich sonst ein bisschen alleine lässt. Also ich finde es gut, hier ein bisschen auch in konkreter Nähe zum Audimax. In den Blütenländern wurde ja auch die Gesetze verteilt, aber man könnte das eben direkt im Audimax stattfinden lassen, damit es noch mehr Leute bekommen. Ja, und weil wenn ich hier so durch die Reihen schaue, dann kommt auch so der Verdacht von ein bisschen Generationenkonflikt halt hervor, weil ich eben, ja, also ich kann es verstehen, wenn man denkt, ja, das sind halt die Jungen und die wissen halt noch nicht alles so wie wir und sehr bestimmt sollte man das konkret mit diesen Leuten teilen und sich da eben einbringen. Das war soweit ich weiß, sind die Leute drüben in dem Audimax vorhin eingeladen worden, hier rüber zu kommen. Das wollten sie nicht. Wenn du einen besseren Draht zu denen hast, hier rüber und frag sie, ich gehe auch darüber oder sie kommen hier rüber. Ich entziehe mich dieser Diskussion nicht. Reicht dein Arm so weit? Wie? Reicht dein Arm so weit? Ja, ach so, ja, jetzt nicht mehr, aber ich dachte zum Beispiel, dass der Adrian Leuten von hier Gegenargumente konkret angesprochen hätte, ob man den Vortrag nicht im Audimax einfach stattfinden lassen kann. Sprich doch mit deinen, ich vermute, du gehörst zu den streikenden Studenten, sprich doch mit deinen Kommilitonen, ob sie das wollen. Ich trete auch nochmal an. In anderem Kreis. Sehr gut. Mir hat diese Rede nicht so gut gefallen. Und vor allem hat mich an dieser Rede gestört, dass im letzten Teil immer die Rede war von der kleinen Elite und von der großen Masse. Und dass eine kleine Elite nun Verantwortungsbewusstsein bekommen soll und um die anderen geht es ja überhaupt nicht. Das macht bei mir den Eindruck, als sollte hier gesagt werden, der Versuch oder die Anstrengungen, Verantwortungsbewusstsein zu gehen, ist nur eine Machenschaft der Kapitalisten, um diese Elite in ihrem Sinne brauchbar zu machen. Aber das stimmt doch nicht. Es geht doch darum, Verantwortungsbewusstsein bei allen zu wecken. Und es ist doch heute nicht mehr so, dass nur ein paar Verantwortungsbewusstsein oder einen Sinn für die Gesellschaft insgesamt haben und die große Masse portet bloß wieder rein und denkt nicht nach. Und das ist auch gar nicht gefragt. Natürlich sind die gefragt. Natürlich braucht man die. Und das so darzustellen als, ich frage mich, was wäre die Alternative? Sollen die Leute nicht mehr ein Bewusstsein für die Gesellschaft entwickeln, weil nicht alle vielleicht so weit kommen? Ich finde, das ist eine sehr kurz gedachte und verkürzte Argumentation im Sinne eines sehr einfach verstandenen Kapitalismus. Da kann ich nicht von. Danke, Dr. Ich soll was dazu sagen. Ja. Ich soll was dazu sagen. Es ist eine Sache, ob man sich ein Urteil bildet über die Gesellschaft, in der wir leben, über die Hochschule, über die Wissenschaft und so fort. Das habe ich versucht, im ersten Teil zu skizzieren, wie mein Urteil ausfallen würde. Der Gedanke der Verantwortung, von dem Sie reden, geht von einer Voraussetzung aus, die durch die Wirklichkeit, in der wir leben, gar nicht gedeckt ist. Das, was wirklich in dieser Welt gemacht wird, wird nicht durch mich, auch nicht durch Sie, auch nicht durch die Studenten in dieser Wissenschaft bestimmt, sondern da gibt es in dieser Gesellschaft gültige Interessen, die heißen bei uns mit einem Kürzel das Wachstum, die gelten in dieser Welt, weil der Staat will, dass sie gelten. Das Wachstum des Geschäftslebens ist in dieser Nation das staatlich in Kraft gesetzte und gewollte Interesse aller privaten Geschäftsleute, die ihren Geldreichtum mehren, der sich zu einem nationalen Reichtum saldieren soll. So ist diese Welt eingerichtet, ohne dass ich oder Sie gefragt worden wären. Und das hat viele Wirkungen auf die Menschen, die in dieser Welt leben. Die große Masse, die ich Masse genannt habe, weil sie wirklich in der Mehrzahl sind, wird für dieses Wachstum verschlissen, war meine Behauptung. Die werden für wenig Geld zu viel Leistung herangezogen und das hat nicht nur ruinöse Wirkungen auf die Gesundheit der Menschen und auf ihr Leben, es hat auch ruinöse Wirkungen auf die Umwelt, in der wir leben. Der Umweltdreck, der durch die Schlote in die Welt gesetzt wird, weil das eine kostengünstige Entsorgung ist. Kurzum will ich mit diesem Summenstrich sagen, die Welt ist, so wie sie ist, durch die Interessen bestimmt, die in Kraft sind und durch Gewalt in Kraft gehalten werden. Wenn ich sage, ich will Verantwortung übernehmen, gehe ich von einer Voraussetzung aus, die sich mit dem gar nicht verträgt, nämlich davon, dass im Prinzip das, was als gesellschaftliches Leben in dieser Konkurrenzwelt stattfindet, ein von mir mit auf den Weg gebrachter, deswegen auch zu beeinflussender Prozess ist, in dem ich Teilhaber bin, für den ich deswegen Verantwortung übernehme. Verantwortung übernehme ich nicht für eine Sache, um mich mal davon abzugrenzen, von der ich das Urteil habe, die ist schädlich und gehört eigentlich niedergerissen, statt für sie einzutreten, um sie zu entwickeln. Wenn ich Verantwortung übernehme, dann habe ich dem Gegenstand, über den ich geurteilt habe, zugesprochen, dass er meine Fürsorge verdient. Ich mich deswegen um ihn bemühe. Die Menschen, die das tun, teilen ja deswegen auch nicht meine Urteile, die ich vorgetragen habe. Die würden beispielsweise über den Umweltdreck sofort sagen, das ist sehr einseitig, das BMW oder Klöckner zur Last zu legen, dass die die Umwelt verderben. Das sind letztlich wir alle mit unseren Automobilen. Insofern haben wir Verantwortung. Man hat also die Trennlinie zwischen den wirklich verursachenden Interessen und denen, die diesen Interessen dienstbar gemacht werden, verwischt und behauptet, alle seien im selben Boot. Das ist das, was mich an diesem Gedanken stört, was ich daran ablehne. Wir sind aber alle im selben Boot, auch wenn ich nicht den Einfluss habe, wie der Direktor oder der Manager, der bei BMW etwas entscheidet. Aber ich kann doch nicht so tun und sagen, das sind die bösen Kapitalisten, also brauche ich gar nichts mehr machen. Wenn Sie sagen, es bleibt nichts übrig, ich kann mich nicht mehr einsetzen für die Gesellschaft, was kann ich dann tun? Nein. Was kann ich dann tun? Das frage ich Sie. Zunächst einmal kann man das tun. Bei der Voraussetzung kann man zunächst einmal auf Klarheit dringen. Entweder man sagt, ja, in der Tat, alle hängen ab von diesem kapitalistischen Geschäftsleben. Das stimmt. Alle hängen davon ab, sonst gibt es keinen Gelderwerb in dieser Gesellschaft. Alle hängen davon ab. Aber das, wovon sie abhängen, ist zugleich etwas, was sie schädigt. Wenn das so ist und Sie mir bis dahin folgen können, dann würde daraus folgen, dass man diese Abhängigkeit kündigt, dass man versucht, es niederzureißen, wovon man abhängt. Statt, und da sehe ich die Scheidelinie zum Gedanken der Verantwortung, dafür Verantwortung übernehmen zu wollen, indem man für eine Weiterentwicklung plädiert. Dann tut man nämlich so, wie wenn die schädlichen Konsequenzen der Sache eigentlich vermeidbare Unfälle wären, die man durch Mittun und Steuern beheben könnte. Aber was ist denn, wenn das notwendig zusammengehört? Kapitalistisches Wachstum und Verarmung der Menschen. Es gehört notwendig zusammen, weil der Reichtum, der in Geld gemessen wird, umso größer ausfällt, je weniger die Leute davon bekommen. Dann gehört Hartz IV und Wachstum notwendig zusammen. Wenn das aber so ist, dann bin ich dafür, diese Größe abzulehnen, niederzureißen, statt dafür Sorge zu übernehmen. Wie möge Wachstum gelingen? Vielleicht anders gelingen. Sie merken, die Alternative zwischen uns ist nicht tun oder nichts tun, sondern wenn schon, richtig tun, von einem richtigen Urteil über die Sache ausgehen oder von einem verkehrten. Insofern bin ich, was das Tun angeht, noch darum bemüht, das nach meiner Auffassung nach richtige Urteil in Umlauf zu setzen, durchzusetzen. Darf ich mal kurz was zu sagen? Ja. Sie haben damit in einem Boot sitzen, haben Sie vollkommen recht, ist ja hier auch vom Vortragenden bestätigt worden. Nur dies in einem Boot sitzen sind die Rahmenbedingungen, in denen wir alle leben. Und wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass das so viel negative Folgen zeitigt, dass Sie oder ich oder er, wir da gar nicht raus heraus können, dann gibt es nur eins. Revolution! Sie müssen die Rahmenbedingungen so ändern, dass diese ganzen Negativwirkungen eben, die dieses kapitalistische System immanent hat, dass die eben nicht mehr wirken. Und da müssen Sie eben eine Revolution machen. Und ich sage Ihnen ganz klipp und klar, ich meine, weil ich eben in der Richtung eingestellt bin, revolutionär, da müssen wir eben eine sozialistische Revolution machen. Dass das jetzt nicht spontan dadurch durchgeht, dass ich jetzt dazu aufrufe, das ist mir vollkommen klar. Das geht eben nur in bestimmten historischen Situationen, wie zum Beispiel im November 1918. Da war die Situation da, dass die objektiven Voraussetzungen gegeben waren, um nicht nur den Kaiser und so weiter da zu entfernen, sondern den Kapitalismus zu stürzen. So wie es in 1917 auch in Russland der Fall war. Die sind ja nicht nur zum Sozialismus da übergegangen, weil das vorher so wunderbar war. Nein, und in Deutschland war es nur deswegen nicht möglich, die objektiven Voraussetzungen waren da, die subjektiven nicht. Die subjektiven heißt, dass eben eine entsprechende Organisation, kommunistische Partei da war, die entsprechend organisiert war, um diese Massen, wir haben noch nie so viele Massen auf der Straße gehabt, wie im November 1918 in Deutschland, diese Sachen, diese Bewegung entsprechend voranzuführen und uns dann eben nicht durch diese ganzen rechten Kräfte niedermachen zu lassen. Wir sind, nicht Sie und ich, aber unsere Vorfahren, die dort auf die Straße gegangen sind, wir sind von den sozialdemokratischen Führern zusammen mit den ganzen Freisoldaten niedergeschlagen worden. Und das hat uns eingebracht, einen Faschismus und einen Zweiten Weltkrieg. Und darum nochmal zurückkommend auf das Erste, was ich gesagt habe, wenn der Rahmen nicht mehr stimmt und uns nur negativ Erscheinungen bringt, dann gibt es nur als einzige Lösung die Revolution. Weil das andere ist zu teuer. Der Faschismus und wie teuer kommt die Revolution? Und wie wollen Sie die Revolution? Die Revolution sind immer viel, viel mehr. mit viel geringeren Kosten belastet als diese ganzen imperialistischen Machenschaften. Das, was der Faschismus, der deutsche Hitlerfaschismus gemacht hat, war eine imperialistische Maßnahme in Europa und noch darüber hinausgehend. Gut, brechen wir die Preisverhandlungen jetzt mal ab und wieder also zurück zum Thema. So weit erstmal mit meiner Aussage. Okay. Danke. Aber sagen Sie ruhig mal was. Ja, ich warte noch, ob es Beiträge oder Einwände aus dem Publikum gibt. Ich habe auch nichts dagegen, wenn noch andere Leute aus dem Publikum was dazu sagen. Der Mann ist jetzt gegangen. Der Mann ist jetzt gegangen. Der hat sich auch das Publikum. Der war beeindruckt. Ja. Ich hätte einfach so nochmal die Bitte oder den Anstoß dazu geben, gerade weil vorhin auch das aufkam von wegen selbstständiges Denken oder kritisches Denken. Das, also für mich sind das halt. Ja, da streitet man sich dann über Begriffsauslegung und auch zu Recht eben, dass das eine in sich widersprüchlich ist so oder dass es, dass man merkt, wovon die Studierenden hier ausgehen und so, aber es ist ja auch klar, dass die Menschen irgendwann von gewissen Dingen ausgehen, weil es ihnen so beigebracht wurde. Und da will ich bloß nochmal sagen, dass wenn es hier Leute gibt, die zum Thema Geld oder Krieg oder anderen Dingen einfach was wissen und vielleicht da einen Vortrag halten wollen, dann, ja, also eben, wie er gerade auch sagte, finde ich es halt wichtig, einfach versuchen, eine Protestbewegung in eine andere Richtung verlaufen zu lassen, anstatt sich so ein bisschen auszuklinken. Und, was war das Letzte? Anstatt sich ein bisschen auszuklinken, so. Und halt, ja, also zum Beispiel zum Thema, wenn man jetzt zum Thema Geld eine Veranstaltung bei Audimax stattfinden lässt, dann macht es halt einen Unterschied, ob derjenige, der das vorträgt, jetzt von der Marktwirtschaft bzw. dem Kapitalismus überzeugt ist, oder ob es jemand ist, der den kritisch gegenübersteht. Und deshalb sollte man halt schauen, wenn man versucht, es kritisch anzugehen und den Leuten die Funktion von Geld irgendwie kritisch darzustellen, dass man vielleicht selbst diesen Vortrag macht, anstatt es irgendjemand anderem zu überlassen. Und das Ganze konkret einfach. Aber die Antwort klingt ja. Also ich meine, mehr Sach! Lauter! Antworten gibt es ja, aber es versteckt sich ja niemand. Also, wenn dauernd Handzettel verteilt, mit wann, wo, welche Vorträge sind, es gibt diese Diskussionsrunde, die jetzt jede Woche, wo solche Themen diskutiert werden. Also, es ist nicht so, dass man sich da versteckt und in kleinen Zirkel undiskutiert, sondern das Anliegen ist natürlich, dass Leute kommen. Ja, und nochmal wegen so der Frei, also eben so manche Sachen, die sind hier. Dargestellt wurden, wie gesagt, die werden von manchen vertreten, dann gibt es wieder andere, die das eben radikal ganz anders sehen. Und da gibt es eine Menge von Leuten, die einfach eben noch nicht so viel wissen und für die das eben jetzt auch so eine Chance ist, eben das Wissen auszutauschen. Deswegen finde ich das so eine Sache hier gut, weil wie gesagt, ich bin rückständig, klar. Was ich noch sagen wollte, der Freiraum, der jetzt von manchen gefordert wurde, ich denke schon, dass das auch ein konkreter, lokaler Freiraum ist, aber ich finde es sehr gut, dass der hier zum Beispiel schon teilweise gegeben ist und so, ja. Also das, ja, aber das ist schon, ja, und dann ist es gut, sowas zu wissen, dass man hier so einen Freiraum, ist ja auch immer noch in der LMU hier, dieser Raum, aber dass man den teilweise ja schon hat und solche Diskussionen angeht. Also ganz formell steht das Angebot, wenn es eine Einladung gibt zu einem Vortrag, welcher Art auch immer, stehe ich zur Verfügung. Oder es gibt auch sicher andere Redner, die dem Gegenstandpunkt nahestehen, die sich zur Verfügung stellen. Ich wollte noch eine Bemerkung machen zu deiner Darlegung. Wenn man einen Redner einlädt, der für die Marktwirtschaft ist, wird der Vortrag zum Geld sicher anders ausfallen, als wenn man einen Redner einlädt, der gegen die Marktwirtschaft ist. Das wird sich wohl durch die Erfahrung so halten lassen, das Urteil, aber ich lege auf eine entscheidende Differenz Wert, was mich betrifft. Dass ich gegen die Marktwirtschaft oder den Kapitalismus bin, ist die Folge der Urteile über das Geld. Nicht umgekehrt, weil ich dagegen bin, fälle ich meine Urteile so, dass ich das Geld in ein schlechtes Licht rücke. Mir kommt es auf den Unterschied an, ja, dass das Plädoyer des heutigen Abends unter anderem ja auch sein sollte, machen wir uns doch mal vorurteilsfrei ein sachgerechtes Bild der Hochschule und der Ausbildung. Und dann ziehen wir daraus Schlüsse, wie man sich dieser Sache und dieser Reform stellt. Ist man ein Gegner der Hochschulausbildung, weil sie ein Dienstleister der Marktwirtschaft ist? Ist man jemand, der in ihr Freiräume erkämpft, weil man sie im Prinzip für eine brauchbare Angelegenheit hält und so fort? Auf diese Reihenfolge würde ich Wert legen. Erst einmal sich ein Urteil über die Sache zu bilden. Und mir scheint, dass die Studenten, die da in diesen Streik gegangen sind, mit vernünftigen Urteilen über diese Sache nicht gesegnet sind. Vielleicht noch, weil, ja, will ich ja auch anbieten. Vielleicht noch einen Nachtrag zu einem Anliegen, das in der Hierarchie dieses Papiers, das mir dazu zur Kenntnis gebracht worden ist, nicht ganz oben rangiert, aber das auch bei den Studenten einigermaßen Gehör gefunden hat. Ihr, ich spreche dich jetzt mal mit an als streikender Student, ihr habt unter anderem gegen die Studiengebühren eingewandt. Damit würde ein sozialer Numerus Clausus eingeführt. Die Überlegung ist klar, ja, es wird argumentiert, wenn das Studieren so teuer wird, dann können sich die Leute aus minder bemitteltem Elternhaus oder aus sozial armen Schichten das Studium endgültig nicht mehr leisten. Da findet also sowas wie eine soziale Selektion statt. Sozialer Numerus Clausus. Das Urteil kann man gerade noch gelten lassen als Befund über eine Tatsache, aber als Befund über den Grund der Selektion gar nicht. Dass überhaupt Selektion stattfindet, also dass es eine dosierte Zuteilung von Wissen gibt, wo vom Erwerb des Zertifikats abhängig gemacht wird, Abitur, ob man in die Hochschule vorgelassen wird. Diese Selektion findet immer schon statt und steht in überhaupt keinem weiteren Zusammenhang mit dieser Reform. Diese Selektion ist gewollt und sie wird sogar durch Hebel in der Schule auf den Weg gebracht. Jeder erinnert sich vielleicht noch, dass die Notengebung nicht einfach sowas ist wie die quasi messende Beurteilung abgelieferter Leistungen, sondern dass die Hierarchie der Noten über die Gaußsche Glockenkurve ist das Stichwort, zweckmäßig herbeigeführt wird. Man will, dass es Leute gibt, die in bestimmte nächste Schulstufen nicht vordringen. Das ist der Wille zur Selektion und der gründet darauf, dass der kapitalistische Bedarf an den Ausgebildeten eben diese Abstufung verlangt. Ein großes Heer von wenig Gebildeten, die ihre hauptsächliche Qualifikation in ihrer Belastbarkeit in der Fabrik haben und wenig Ausgebildete, die als Funktionäre tätig werden. Das ist so, unabhängig von diesem Prozess, dass trotzdem es wahr ist, dass vornehmlich Unterschichtenkinder unten bleiben in der Bildungshierarchie. Ist kein Wunder. Denn wenn man alle in den gleichen Selektionsprozess steckt, in den schulischen Wettbewerb, dann haben automatisch die schlechteren Karten, die mit den schlechteren Voraussetzungen antreten. Leute, die aus, heute sagt man ja, sozial schwachen Schichten kommen oder bildungsferne Schichten, die haben in der Regel Eltern, die können nicht helfen. Die haben auch den Kindern schon weniger beigebracht. Die haben auch nicht mal das Geld, um nötige Schulmittel zu beschaffen. Gut, dann werden eben die in einem Selektionsprozess, der alle an derselben Elle misst, deswegen durchfallen, weil sie mit den schlechteren Voraussetzungen antreten. Das ist so, aber das ist nicht mal die Absicht. Die Absicht, die der Staat hat, ist, dass über die Selektion, die in seinen Bildungsstufen veranstaltet wird, die verlangten Töpfe von Masse und Elite jeweils in der hinreichenden Quantität gefüllt werden. Dass Arbeiter unbedingt unten bleiben, ist nicht das Verlangte, obwohl aus dem genannten Grund eigentlich die Realität ist. Wer jetzt gegen soziale Selektion ist, der muss sich mal eine Frage vorlegen lassen. Ist er gegen Selektion oder gegen soziale Selektion? Denn wer soziale Selektion ablehnt, wer nicht will, dass die schlechter Bemittelten von ihrem Elternhaus her durch den Rost durchfallen, hat ja immerhin ein Plädoyer ergriffen für Chancengleichheit, wo alle ungeachtet ihrer Herkunft und ihres Einkommens gleiche Chancen haben sollen. Aber gleiche Chancen verlangt nur einer, der weiß, dass nicht gleiche Resultate zustande kommen. Dass also nicht alle nach oben kommen, dass also Selektion stattfindet. Ist also nicht das studentische Plädoyer gegen sozialen Numerus Clausus ein Bekenntnis für eine Selektion, die nicht an der Elle des Geldes entschieden wird, an der sozialen Elle der Voraussetzungen, sondern ja nach was eigentlich? Da liegt ja dann offenbar die Vorstellung zugrunde, dass die Menschen sortiert werden nach ihrem Begabungspotenzial, nach quasi natürlichen Eigenschaften, die sie in die Waagschale werfen können oder auch nicht. Jemand, der so denkt, der hat bei allem Willen zur Kritik, den ich raushöre, immerhin akzeptiert, dass die Hierarchie, die in dieser Welt erzeugt wird, erst in der Ausbildung mit ihren Hierarchiestufen, dann in der Berufswelt, letztlich doch bloß ein Abbild sein von natürlichen Unterschieden, die die Menschen in Sachen Begabung und Intelligenz mitbringen. Der hat mit anderen Worten die Welt der Ausbeutung und der Bildungshierarchie naturalisiert, zu einer menschennatürlichen Angelegenheit gemacht, wo eben die Schlauen nach oben kommen und die Dummen unten bleiben. Der hat seinen Frieden gemacht, will ich sagen, mit dieser Welt von Ausbeutung und Ausbildung. Und zwar durch eine falsch geratene Kritik an ihr gegen den sozialen Numerus Clausus für gerechte Auslese. Das möchte ich Studenten auch mal zu bedenken geben. Wofür sie eigentlich mit dieser Kritik im Gegenzug Partei ergreifen. Ja, bitte. Mich hat bei Ihrem Vortrag ein wenig irritiert, dass es kein Schlussappell gab. Also zumindest, wir sehen hier... Na, den haben ja die Anwesenden übernommen. Ich meine, den habe ich gemacht. Ja, du hast mir die Show gestohlen. Entschuldigung. Wir sitzen hier und wir sehen auch Studenten. Das ist nicht die Mehrheit, die stimmt, aber wir sehen auch Studenten. Und da kann ich nur meinen Vorredner zustimmen. Ich möchte wissen, stellen, soll man sich jetzt mit engagieren mit diesen Protesten oder soll man das nicht... Es führt so weit die Kritik an den Protesten, und ich sehe die Kritik und stimme da auch immer ein, dass man sich nicht engagieren soll und hier sitzen und einfach darüber diskutieren, oder gehen wir jetzt rüber und engagieren uns mit? Das ist die Frage. Und das fehlt mir als Schlussappell an die Realität, nicht an die Ideologie. Aber er hat ja schon den Appell gestellt, zu denken. Ja, der Appell geht natürlich an uns und wir denken ja auch weiter, aber sollen wir uns jetzt dort engagieren oder nicht? Die Frage heißt doch, bitte. Weil nach all dem, was hier über das Ausbildungswesen gesagt wurde, wozu das da ist und wie das dementsprechend ausschaut, müsste irgendwie klar sein, für eine Verbesserung von diesem Ausbildungswesen sollte man sich nicht engagieren. Aber wenn du das jetzt anstellst, dann doch nur deswegen, weil du die Ausführungen über den irgendwo an irgendeiner Ecke nicht heilt. Nein. Ich bin doch erst bei Schaden, warum man das fragt, nicht die Welt. Ich würde gerne Ihnen sagen, ich finde es nicht deswegen, frage ich. Ich teile die Ausführungen so. Aber ich glaube nicht, dass für uns in der Realität, die wir studieren und die wir hier räumlich zur Verfügung gestellt bekommen und die einige Vorteile auch davon haben, die uns jetzt konkret, real gestrichen werden würden, dass das für uns und als Studenten hier im Moment vom Vorteil wäre. Das finde ich nicht. Der kämpft vielleicht für ein sogenanntes geringeres Übel, ist in Ordnung, aber er kämpft wenigstens für den Freiraum, den wir hier noch haben. Und ich nenne den Raum jetzt. Und der könnte uns sofort im Zuge der weggenommen werden. Wenn wir es jetzt darauf konkret realisieren. Ich habe von den Studenten, die hier sitzen, außer ihm, und es tut mir leid, wenn ich irgendwie nicht gesehen habe, niemanden gesehen bei den Protesten. Und das finde ich schade, weil es doch ein geringeres Übel in diesem Fall gibt, und zwar sich dazu zu engagieren. Also für mich ist ernsthaft das Problem bei euren Protesten die Parolen, unter die ihr euch stellt. Wegen der inhaltlichen Differenz dazu habe ich mich entschieden, mich da nicht zu engagieren. Ich finde, das ist auch eine kritische Sache, ich stehe auch nicht in den Parolen und ich habe die Parolen an der Grund. Ich finde aber trotzdem, dass man da wenigstens anwesend sein kann, um sich damit kritisch damit auseinanderzusetzen, und zwar reflektiert und nicht kritisch als Wertende. Die Redeordnung im Audimax verunmöglicht eine kritische Auseinandersetzung komplett. Es gibt jetzt Redelisten, wo man sich melden muss. Es wird mit Handzeichen, die eine Kunst für sich sind, inhaltlich debattiert. Ich bin der Meinung, dass die Praxis eines gerechten Stimmgewichts Idealismus und nicht eine Debatte um Inhalte. Ja, dann geh doch in den AK-Inhalt, ich bin zwar auch nicht dran, aber geh in den AK-Inhalt, da sind nur 5 Leute, da braucht man ja schon. Einer, ein Arbeitskreis Inhalte gibt, und was machen die anderen? Was? Ich frage mich das jetzt ernsthaft, was machen denn die anderen? Vorhin gab es einen Arbeitskreis Problemlösung. Was machen die da eigentlich? Weißt du auch nicht? Die Problemlösung ist mit BWL-VW entstanden und das ist eine ganz komische. Die gibt es noch in die Volksküche und dann gibt es noch die Agitation. Und also zu deiner Anfrage, soll man sich engagieren oder nicht? Die Frage ist doch, wofür man sich wie engagiert und nicht engagiert man sich oder nicht? Ja, das war, ich habe eine konkrete Sache gestellt, wofür man sich engagiert. Ja, da habe ich heute Abend, guck mal, ich habe mich jetzt heute Abend engagiert für eine Kritik an diesem Hochschulwesen und seiner Funktion im Kapitalismus und dafür, dass man eine falsche Kritik besser sein lassen sollte, die ich bei einigen Kommilitonen entdeckt habe. Das ist mein Engagement heute Abend gewesen. Wenn das auf offene Ohren stößt bei denen nebenan, wiederhole ich das gern auch in diesem Kreis. Aber wenn das gewünscht wird, mache ich das wirklich. Ohne jeden weiteren Hintergedanken. Da vertrete ich dieselben Auffassungen. Ich möchte aber dann auch hören, dass man ein sachliches Urteil dort fällen darf und nicht darauf festgelegt wird, dass die Möglichkeit des Redens daran gebunden ist, dass man die inhaltliche Plattform dieser Leute teilt. Schau mal, hier gibt es ein Papier, das ich studiert habe, bevor ich heute hergekommen bin. Eine Position zur Hochschulpolitik, Präambel. Da stehen verschiedene Sachen drin, die ich heute Abend angesprochen habe, andere nicht. Und da endet die Präambel mit dem Satz, dieses Papier befindet sich in einem basisdemokratischen Entwicklungsprozess und kann deshalb ständig erweitert werden. Bei dem Verb wird mir ganz anders. Ich möchte dieses Papier nicht erweitern, ich möchte das streichen. Ich möchte das verändern, weil ich die Argumente nicht richtig finde. Erweitern ist die Festlegung darauf, den Standpunkt zu teilen und sich und seinen Senf hinten anzuhängen. Das kommt nicht aus dem Geist, eine sachliche Auseinandersetzung über die Sache zu führen, sondern unter dem Dach eines Streiks möglichst viele durchaus konfligierende Meinungen zu versammeln. Hauptsache, sie versammeln sich als Streikfront, egal wie unversöhnbar die Auffassungen sind. Ja, für so ein Engagement, wo die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut, gibt man sich doch nicht her. Da braucht man doch erst Klarheit und dann Einheit und nicht Einheit vor Klarheit. Ich frage mich, wer schafft die denn? Wer schafft sie? Schafft es die von anderen, die hier drin sitzen? Oder schafft man es in einem Gewillten? Da sitzen wirklich Leute drin, die sind nicht klar, haben keine klar politische Richtung. Aber da könnte man reingehen an die. Ladet mich ein, dann kriegen Sie eine. Wir bieten uns doch an. Ja, aber die Leute, die hier sind, bieten sie doch nicht real dort an, dass sie dort anwesend sind und mit den Leuten diskutieren, die dort sind. Also ich denke mal, das ist wirklich ein komplett falscher Vorwurf. Erstens waren wir mit Flugblättern hier überall unterwegs. Und die protestierenden Studierenden haben sich dagegen entschieden, hierher zu kommen und um sich das anzuhören. Sie haben sich entschieden, stattdessen ihr Plenum zu machen. Zweitens ist der AK-Gegenargument ja nicht nur heute jetzt, sondern seit Jahren machen wir jedes Semester zwei Veranstaltungen. Wir haben jetzt Zeit, seit Jahren, die Art, die Unterschiede halte, euch zu erklären. Es ist doch ein blöder Streit, sich zu überlegen, wer geht zu wem. Also wenn die Leute sagen, dass man dort sehr wohl Argumente an den Mann bringen kann, weil es ein paar Leute gibt, die das sehr wohl offen werden, ist man doch bescheuert und versucht, die dort vor Ort zu diskutieren. Das ist doch sehr gut. Ich finde nicht, dass sie da vorgehen sollte und am Mikrofon für alle das preisgeben sollte, weil das wird zerrissen, das wird, was weiß ich, das ist vollkommen unnütz. Ich finde, man geht dorthin als Person und freundet sich oder macht Bekanntschaften und schaut dort, was für Köpfe dort umlaufen, die vielleicht noch nicht so eine klare politische Meinung geführt haben und geht dort rein und setzt sich mit denen auseinander. Das ist meine Forderung und das wird nicht getan und ich möchte behaupten, dass die Leute, die hier sind, eine klare politische Meinung verfolgen und schon mehr eine Strategie haben sollten, sodass sie die Leute nicht hierher fordern, weil die Leute wissen überhaupt nicht, wo sie hinkommen, sondern dass man dorthin geht, um die Leute zu überzeugen, dass sie hier sind. Genau, so muss es sein. Wir müssen dorthin gehen. Das ist genau. Nein, Entschuldigung, ich sage nochmal, wir haben das gemacht. Wir sind zu Veranstaltungen gegangen, wir haben Handzettel ausgeteilt, wir haben versucht, mit den Leuten zu reden, wir haben bei den ganzen Leuten das hier angemeldet, dass das hier ist, wir haben auch vor Ort versucht, mit den Leuten zu reden, die waren interessiert, dann zu reden, überhaupt man abstimmt, ob man abstimmt. Also das war jetzt meine Erfahrung, wir haben es wirklich versucht. Da sitzen doch bis zu 1000 Menschen am Abend, das ist doch absurd, dass die zwei Handeln mit denen geredet haben. Also eben manche von denen sind da, zum Beispiel dich jetzt hier, und das ist ein offenes Ding. Also das, und ich finde auch, wenn man nicht hinter den Plakaten steht, die halt auf den Demos rumgetragen werden, dann macht man halt ein eigenes. So einfach ist es. Oder man bringt sich in inhaltliche Diskussion ein und versucht eben da ja, die Sachen zu ändern. Und das ist das, was ich und andere eben gemacht haben bei dem alten Positionspapier. Das, aus dem jetzt zitiert wurde, ist meines Wissens irgendein Vorschlag für ein neues oder überarbeitetes Positionspapier. Und was weiß ich, da treffen sich halt fünf Leute und überlegen mal, was sie da probieren wollen. Das ist ja in dem Sinne auch gar nicht so schlecht, dass es eben, das ist jetzt ein Moment, eine historische Situation vielleicht, wo der Führer auf irgendwelche Bürgerkriege in 30 Jahren vielleicht hin, jetzt sich zusammenzutun und miteinander diskutieren. Aber wie gesagt, es wird ja hier auch versucht und deswegen ist ja eigentlich alles ganz gut. Nee, wirklich, dieser ganze Zusammenhang, es ist wirklich nicht so, dass wir Geheimnis aus unserer Position machen würden. Und der Zusammenhang, der lebt meiner Meinung nach aus einem ganz falschen Geist heraus, nämlich über die Uneinigkeiten wegsehen als Basis für das Zusammengehören. Da stellst du das Zusammengehören über die Uneinigkeiten. Und das halte ich für einen Fehler. Ja, das halte ich auch für einen Fehler. Deswegen ja. Ist es viele Studenten da des Audimax. Warum sollen wir uns dem zuordnen, wozu wir inhaltlich so eine große Differenz haben als AK-Gegenargumente? Warum sollen wir da dann trotzdem mitmachen? Es geht nicht um den AKG-Gegner, es geht einfach um euch, dass ihr dort seid, dass ihr eure Meinungen mit den Leuten im Gespräch vertreten. Nicht, dass der ganze AK sich irgendwie halt noch einen Banner mehr hinhängt. Darum geht's nicht. Und du sagst es ja selbst, es gibt doch gar keine so klare politische Analyse, die dort einstimmig geteilt wird oder so. Ja? Das ist doch gerade die Sache. Deswegen steht es ja auch auf diesem Zettel, wie gesagt, keine Ahnung, was es ist. Aber dass es sich noch im Wandel befindet. Und eben, deswegen lieber jetzt dort was Denkansätze geben oder die eigene Meinung eben einbringen, anstatt so zu tun, als wären es alles bloß Studenten, die schon die und die Meinung haben. Also das finde ich doch wichtig. Also ich will noch mal kurz was dazu sagen. Ich bin der Meinung, dass revolutionäre und fortschrittliche Personen die Aufgabe haben, dort, wo noch nicht so große Klarheit vorhanden ist, weil diese Menschen sich noch nicht so lange politisch damit auseinandergesetzt hat, wie der Herr Dr. Röhrig. Dahin zu gehen und das, die Leute auf diese Richtung zu bringen. Das heißt, die Position, die heute Abend vom Dr. Röhrig hier gebracht worden ist, dass die dann eben innerhalb einiger Tage in dem Plenum voll gestützt werden. Und wie gesagt, ich habe ja auch ganz klipp und klar gesagt, in welche Richtung ich noch weiter denke, also wo ich ihm sein Schlusswort weggenommen habe, dass wir in diese Richtung halt vorangehen. Das ist die Aufgabe, von revolutionären und fortschrittlichen Kräften, die Massen, die sich da noch nicht so mit auseinandergesetzt haben, in diesem Fall sind es die Studentenmassen, in diese Richtung zu führen und aufzuklären und dann halt auch entsprechende Organisationsformen weiter voranzubringen. Danke. Also ich möchte nur noch mal eins sagen zu der Behauptung, die Mehrheit der Studenten hätte keine Überzeugung. Das ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Sie sind sich überwiegend tatsächlich in den Punkten einig, die heute auch kritisiert werden. Ich mag mal so zusammenfassen. Die Mehrheit dort ist der Überzeugung, dass was die an schlechten Erfahrungen in der Ausbildung machen, sei ein Vergehen gegen das, worum es in der Ausbildung eigentlich geht. Dagegen haben wir geschrieben, in Flugblättern, heute hat der Kollege ja einen Vortrag gehalten dagegen. Ich weiß nicht, wie man noch mehr, was du mehr verlangst an Klarheit über die Position oder wo irgendwas unklar geblieben ist. Und das Wichtigere, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es stimmt nicht, dass er keine Meinung hätte. Es ist ein Streik für bessere Bildungspolitik. Sie haben es halt noch nicht eingesehen. Genau, das ist der Punkt. Es ist unsere Aufgabe, die halt mit dieser ganzen Sache schon länger sich beschäftigt haben, das diesen Leuten beizubringen. Ja, also es gibt doch nicht dieses Ihr, wollte ich nochmal kurz sagen. Weil wie gesagt, es gibt eine Menge radikalere Leute, die eben das versucht haben, grundsätzlicher und gesamtgesellschaftlicher in Kontext zu setzen und aufzuzeigen. Viele von denen sind jetzt leider wieder weg, weil sie eben, wie ich noch nicht, ich bin da ab und zu noch, ja, aber ich verliere auch immer mehr die Lust und mein Appell ist einfach zu versuchen, diese Leute, dadurch, dass man eben diese radikalere Position damit einbringt, wieder zurückzugewinnen, um diesen Prozess zu, da mehr Leute zu bilden. Die Position charakterisiert als radikalere Position. Die Position unterscheidet sich ganz anders von der Position, die Bildungspolitik ist verfehlt, als indem sie einfach radikaler ist. Okay, dann sage ich die radikale Position. Nicht radikaler, sondern die radikale. Oder? Ja, das nehmen wir es recht. Kann man jetzt mal die Debatte beenden, in welchem Kontext man auch noch diskutieren könnte? Jetzt wurde hier die Gelegenheit geschaffen, heute Abend über Bildung und Kapitalismus und Bildungsprotest zu reden. Jetzt bitte, dann nehmt doch die Möglichkeit wahr. Das ist übrigens genau die Reihenkultur, die im Audimax herrscht und die wir kritisieren. Die reden nämlich die ganze Zeit darüber, über die Methode ihrer Debatten und über Abstimmungsmodalitäten und so weiter. Jetzt nehmt doch bitte für die, die noch da sind, die Gelegenheit wahr, jetzt zu dem Gegenstand der Thema war, was zu sagen. Wir möchten es hier mit dieser Rundendebatte beendet haben. Ich habe da gleich noch was, das habe ich mir schon dauernd aufgehoben. Du hast am Anfang so darauf hingewiesen, dass die Trennung von der Wissenschaft vom ökonomischen Betrieb die Voraussetzung ist für die Herstellung von Wissen zur Bedienung des Kapitalbedarfs. Jetzt habe ich da die Schwierigkeit, dass mir dann als Gegenposition dazu kein eingefallen ist. Und deswegen haben doch die Realsozialisten, die haben das irgendwie auch so ähnlich gedacht und daraus dann den Schluss gezogen, deswegen müsste man die Wissenschaft in den Dienst der Arbeit stellen. Also nicht in den Dienst des Kapitals, aber die... Die Schwierigkeit für mich ist jetzt an der Stelle, wolltest du sagen, die Trennung der Wissenschaft ist prinzipiell ein Fehler. dass das eine wichtige Schlussfolgerung aus der Feststellung dieser Tatsache war, was die Realsozialisten, wie die dann die Wissenschaft machen wollten. Das möchte ich einerseits bezweifeln, aber ich kann es nicht mehr. Das Arbeiten und Nachdenken, also Wissen herbeischaffen, verschiedene Tätigkeiten sind. Das ist immer so, egal in welcher Gesellschaft man sich bewegt. Das Besondere am Kapitalismus liegt in Folgendem. Wir erfahren doch in dieser Gesellschaft, in der wir leben, dass das Effektivste, was man überhaupt machen kann, ist, alles, was den materiellen Lebensprozess der Menschen angeht, als privates Geschäft abzuwickeln. Alles soll ein privates Geschäft sein. Das Herstellen der Lebensmittel genauso wie das zur Verfügung stellen von Eisenbahnkilometern und so fort. Dann sei alles am effektivsten. Das ist das wirtschaftliche Getriebe, das von privaten Eigentümern beherrscht wird, die gegeneinander konkurrieren. Jetzt stellt man fest, dieses Getriebe, die Fabriken, die moderne Maschinen einsetzen, die machen ihre Produktivitätsfortschritte mit neuen Maschinen unter Zuhilfenahme moderner wissenschaftlicher Ergebnisse. Diese wissenschaftlichen Ergebnisse, auf die jeder scharf ist, der eine Fabrik besitzt, die kommt im Unterschied zur Currywurst und zum Eisenbahnkilometer und zum Automobil nicht als privates Geschäft auf die Welt. Obwohl man doch immer hört, das sei das Allerbeste und Effektivste. Es muss sich lohnen für ein Geschäft, dann ist alles gut gerichtet. Warum ist das so? Alle wollen Wissen benutzen. Alle Kapitalisten wollen Wissen benutzen. Aber sie wollen es nicht machen. Warum nicht? Weil das Machen von Wissen im Ausgangspunkt überhaupt nicht in Aussicht stellt, dass damit ein Geschäft geht. Es ist einem Gesetz der Physik oder Mathematik oder Biologie nicht anzusehen, ob es für irgendeine innovative Produktion oder Produkt je brauchbar ist. Kapitalisten wollen Wissen nutzen, aber es nicht machen, weil es selber kein Geschäftsakt ist. Deswegen tritt der Staat hinzu und stellt sich auf den Standpunkt, weil er diese Konkurrenz der Geschäftswelt will, ihnen also auch das Mittel zur Verfügung stellen will, das sie brauchen, nachdem sie verlangen, Wissen, muss er für sein Zustandekommen sorgen. Er muss einen vom geschäftlichen Konkurrieren, vom Geschäftsleben abgegrenzten Bereich schaffen, den er finanziert, wo Menschen auf Lebenszeit als Beamte bezahlt werden, nur dafür, dass sie nachdenken. Da muss die Forschung ihren eigenen Gang gehen können. Und auch wenn man 10 Jahre lang noch nicht absieht, dass irgendwas geschäftlich Verwendung findet, am Ende ist es dann vielleicht sowas. Also ist die Trennung, die der Staat vornimmt, der Wissensherstellung vom Geschäft, fürs Geschäft eine Notwendigkeit, weil es im Geschäftsleben aus den genannten Gründen nicht zustande kommt. Warum ist der Gedanke so wichtig? Ich habe ihn betont, weil ich der Auffassung bin, dass darauf, auf diesem Gedanken der Trennung, die ganzen verkehrten Vorstellungen der Studenten beruhen. Die Studentenschaft denkt sich, dass die ganze Ausbildung und Wissenschaft vom Geschäftsleben ein abgetrennter Bereich ist. Ist doch der Beweis dafür, dass es Entzug ist, dass diese Wissenschaft und Ausbildung dem Geschäft entzogen wird, dass sie damit für höhere, edlere Zwecke da ist, diese Wissenschaft. Vielleicht das Gemeinwohl insgesamt zu bedenken und zu versorgen mit nützlichen Ratschlägen und Lösungen. Das ist eine Täuschung, dass man sagt, dass die Wissenschaft getrennt vom Kapital existiert, ist der Beweis dafür, dass sie ihm entzogen ist und für Höhere steht. Die Trennung ist gerade für das Kapital eine Notwendigkeit. Trennung der Wissenschaft von der Ausbeutung ist die Weise, sie dafür brauchbar zu machen und sie unterzuordnen. Wenn man das banaler ausdrücken will, ist es doch jedem Menschen vertraut. Lassen wir die ganze Bologna-Reform weg. Jedem Menschen ist es vertraut, wenn er es als seinen eigenen quasi Berufswunsch oder Karriereplan formuliert. Warum geht man an die Uni und studiert? Weil man hinterher damit einen Beruf ergattern will und Geld verdienen will. Wozu muss also dieses Wissen taugen? Dafür, dass ein Anwender es nützlich findet, dass einer mit so einer Qualifikation seine Dienste anbietet. So als Karrierewunsch ist jedermann vertraut. Die Wissenschaft gibt es für nichts anderes als dafür, dass ein kapitalistischer Nachfrager davon Gebrauch macht. Nur formuliert der Student, den ich mir jetzt gerade vorstelle, diesen Sachverhalt wie sein subjektives Interesse, ich will Geld verdienen. Aber dieses subjektive Interesse, ich will Geld verdienen, ist unter die objektive Bedingung gesetzt, dass es einen anderen gibt, der sich dadurch bereichert. Sonst wird nichts aus dem Geld verdienen. Aber dann schließt sich auch der Kreis, dann stimmt's doch. Dass Wissenschaft ein Dienst am Kapital ist, oder sie taugt nichts. Es gibt sogar in der Wissenschaft Floskeln, Sprachdenkmäler dafür, dass das ihr vornehmstes Anliegen ist. Praxisrelevanz zum Beispiel. Wissenschaft soll praxisrelevant sein. Das ist ein verheerendes Zeugnis über den Geisteszustand an den Hochschulen. Wissenschaft, nach meiner Auffassung, rationell, müsste was ganz anderes tun. Wissenschaft müsste die Praxis, die es gibt, die Wirtschaft in der Gesellschaft, die Familie, die Religion, was auch immer, zum Gegenstand der wissenschaftlichen Erkenntnis machen. Und dann würde aus dieser Erkenntnis folgen, was habe ich von der Sache zu halten? Taugt sie nicht? Soll sie verändert werden oder muss sie weggeworfen werden? Da ist die Frage, wie ich mich zu dieser Praxis stelle, befürwortend oder ablehnend oder verbessernd, eine abhängige Variable einer vorurteilsfrei gewonnenen Erkenntnis. Wer aber sagt, Wissenschaft muss praxisrelevant sein, also für die Praxis taugen, der stellt als oberstes Kriterium für die Wissenschaft ihren Dienst an dieser Praxis auf. Es muss der Praxis dienlich sein. Da ist Praxisrelevanz der Ersatz für das Wahrheitskriterium. Stimmen muss Wissenschaft nicht praxisrelevant sein. Das wird erst noch zu prüfen sein, ob man für diese Praxis relevant sein will. In einer Hinsicht liegen sicher beide auf derselben Linie. Beide wollen eine ordentliche Bildung. Aber beide Seiten betonen auf unterschiedliche Weise, was sie eigentlich als ordentliche Bildung verstehen. Einerseits will jeder Student, auch die dort Streikenden, dass die Wissenschaft, die sie hier lernen, ihnen ihre berufliche Qualifikation verschafft, mit der sie hinterher Geld verdienen können. Die wollen Jura oder BWL studieren, weil sie hinterher als Syndikus oder Personalchef unterwegs sein wollen, um zu verdienen. Das ist das eine praktische Interesse, das sie bedient sehen wollen. Das darüber hinausgehende zweite, heute Abend diskutierte, sagt, darin darf Wissenschaft doch nicht aufgehen. Wir wollen als Wissenschaftler, als Teilnehmer der Elite Verantwortung übernehmen, nachdenken dürfen, auch über die Folgen, die das Berufsleben und das Wachstum in Sachen Umwelt und Mensch nach sich zieht. Dafür brauchen wir Freiräume und müssen neben dem Fachkanon, der uns die Qualifikation anschafft, auch noch anderweitig geistig nachdenken dürfen. Diese beiden Gesichtspunkte geraten in Kollision. Wenn man auf seiner Freiheit beharrt, sich als mündiger Student um das große Ganze verdient zu machen, dann geraten die Notwendigkeiten der beruflichen Qualifikation entweder ganz oder auf Zeit wie bei diesem Streik ins Hintertreffen. Dagegen wehren sich die von dir Zitierten. Die sagen, das schadet einfach ihrer beruflichen Qualifikation, weil jetzt manche Vorlesungen nicht stattfinden. Die Gegenseite ist umgekehrt der Auffassung. Wer so sehr auf seiner bloß beruflichen Qualifikation beharrt, geht am entscheidenden Anteil der Bildung, auf die Sie Wert legen, den mündigen Verantwortungsträger glatt vorbei. Ja, an deinen Hinweisen finde ich weniger die technischen Details bemerkenswert als den interessanten Unterschied von Bildung und Ausbildung. Hast du dir mal überlegt, was da eigentlich der Unterschied ist? Die Überlegung meiner Ansicht nach war, dass Ausbildung eben doch eher den kapitalistischen Interessen hinterher gehen, während Bildung eben über den Tellerrand hinaus schauen heißen soll. Genauso was soll das heißen, aber weißt du, wenn man jetzt nachgräbt, ja, was weiß denn jetzt der, der über den Tellerrand rausschaut, mehr als der andere, der seine Ausbildung absolviert hat? Man wird einfach nicht fündig. Man hat über den Tellerrand rausgeschaut, das ist auch schon die ganze Auskunft. Man sagt nicht, wir haben hier einen Physiker produziert, der kann gleichzeitig noch Philosophie. Das ist gar nicht eine Zusatzqualifikation, sondern die Qualifikation besteht darin, wie du sagst, über sein Fach hinausgestiegen zu sein, über den Tellerrand rausgeschaut zu haben. Dann ist der Ertrag dieser Fertigkeit gar keiner im Wissen, sondern einer im Selbstbewusstsein des Trägers dieses Wissens. Nämlich einer zu sein, der mehr kann und für mehr steht, als bloß mit einer Ausbildung die berufliche Qualifikation verfügbar zu machen, die andere fordern. Der hat von sich das Selbstbewusstsein über diesen Studienumweg des Reinschnupperns etabliert, gepflegt, für das große Ganze, für mehr zuständig zu sein als bloß seine beruflichen Pflichten. Sich also um das Gelingen der Gesellschaft zu kümmern, um die er sich sorgt, weil die Wirkungen derer, die mit ihrer Ausbildung dem Kapital zu Diensten sind, ja einiges kaputt machen in dieser Welt, in Sachen Umweltverseuchung oder Verarmung der Menschheit. Das wollte ich vorhin sagen, dass das ein Bewusstsein ist, das die Studenten an sich selber pflegen und das an ihnen geschätzt wird. Und das, finde ich, ist nicht eine Leistung, die zu würdigen, sondern die zu kritisieren ist, weil man sich immerhin damit dazu bekennt, für genau die Marktwirtschaft oder Gesellschaft Partei zu ergreifen, um deren Gelingen man sich sorgt, die auf der anderen Seite die ganzen Schäden, die als Probleme aufgerufen werden, verursacht. Entweder Kritik oder Sorge um Gelingen und Weiterentwicklung. Das sind zwei Paar Stiefel. Ich wollte noch was Verhältnis Wissenschaft und dem Rest der Welt, Praxisdeckung und der Gesellschaft von der Wissenschaft als Institution abgetrennt ist. Das wollte ich noch mal sagen. Und es wird auch mit einer Nachfrage nach der Bildung. Das hat nämlich noch eine ganz andere Bedeutung. Getrennt stattfindet von den gesellschaftlichen praktischen Zwecken, nämlich die, dass die Zwecke, die praktischen Zwecke in der Gesellschaft gar nicht bestimmt sind durch die Wissenschaft, getrennt von ihr auflaufen und selber das Bestimmende sind. Das ist gerade der Witz der Trennung nach der Freiheit der Wissenschaft, die Gesellschaft, was eigentlich das Vernünftige wäre, dass die Gesellschaft nach darauf gebaut wird, dass sie funktioniert, so wie man sie haben will und so wie man über sie nachgedacht hat und das entsprechende Wissen bereitgestellt hat. Darum funktioniert sie nicht, sondern ziemlich genau umgekehrt. Die Praxis ist gelten und dann stellt es ziemlich schlecht sich auf die Wissenschaft. Denn wenn sie dieser Gesellschaft dient, dann kann mit ihr auch was nicht in Ordnung sein. Dann ist es mit der Bildung auch gar nicht so weit her, obwohl sie bei Universitäten füllt. Das wäre noch eine wichtige Frage, glaube ich, auch für den studentischen Protest. Was ist denn die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft? Mhm. Ja. Mhm. Gibt es noch weitere Anmerkungen? Hier, ja. Ja, bitte. Eine kurze Frage. Was soll ein Student, der seine Ausbildung abgeschlossen hat, also eine Kurve, einen Magister, Titel erlangt hat, alles können? Ihrer Meinung. Das heißt, oder anders formuliert, wie sehen Sie die ideale Ausbildung? Wie sehen Sie die ideale Ausbildung? Ich möchte mich dieser Frage, wie ich die ideale Ausbildung sehe, ganz entziehen, weil ich den Zweck, für den die Ausbildung stattfindet, nämlich den kapitalistischen Bedarf mit Qualifizierten zu bedienen, ablehne. Genau. Wenn ich den Zweck ablehne, für den ausgebildet wird, dann mache ich mir auch keine Gedanken darüber, wie ich eine Ausbildung dafür verändere, verbessere, idealer mache. Okay, was ist Ihr Zweck? Mein Zweck wäre, mein Zweck wäre, mit diesem unvernünftigen Verhältnis zu brechen, das soeben nochmal charakterisiert worden ist, dass in dieser Welt die bestimmenden Interessen, die des Geldverdienens, des Geldvermehrens durch die Unternehmen sind, die konkurrieren in dieser Marktwirtschaft gegeneinander um die Vermehrung ihrer Vermögen. Das hat extrem schädliche Folgen auf die Menschen, die dort arbeiten, die für wenig Geld viel schaffen müssen. Und dem stellt sich eine Wissenschaft gegenüber, betreut durch den Staat, die ihr höchstes Ziel darin hat, nicht diesen Prozess zu beurteilen, ob er überhaupt gut und brauchbar und nützlich ist, sondern ihn zu bedienen. Das ist eine verkehrte Welt, wo auch noch die Wissenschaft, statt diese Welt zu beurteilen, in das Verhältnis eines nützlichen Dienstes eintritt, den diese Marktwirtschaft einfach nicht verdient hat. Das gehört sich einfach nur niedergerissen. Niedergerissen ist nichts anderes als Revolution. Ein feines Sensorium. Meint nochmal ein Hinweis, auch in Ergänzung zu der Ausführung von da oben. Die Naturwissenschaft, bei der liegt es für jedermann auf der Hand. Die erforscht einen Gegenstand, der hat mit dieser Gesellschaft, in der wir leben, nichts zu tun. Den gibt es unabhängig davon. Die Natur, sowohl die Belebte wie die Unbelebte, die sind kein Produkt des Kapitalismus, die führt ihr Dasein, diese Natur, unabhängig davon. Die Naturwissenschaft erkundet das. Und mit ihren Ergebnissen, die müssen stimmen, sonst kann man damit keine Maschinen bauen, wird das Kapital bedient. Aber es gibt ja nicht nur eine Naturwissenschaft. In unserer Gesellschaft, in der kapitalistischen, modernen Welt, gibt es auch noch eine Geistes- und Gesellschaftswissenschaft. Die pure Existenz, um jetzt mal was ganz Fundamentales zu sagen, die pure Existenz einer Geistes- und Gesellschaftswissenschaft ist ein vernichtendes Urteil über diese Gesellschaft. Das bedeutet nämlich, dass die Welt, in der wir hier leben, überhaupt nicht durch eine vernünftige Beratschlagung von Menschen gebaut worden ist, nach ihren eigenen Absichten, mit ihrem Wissen. Denn dann wüssten sie ja, womit sie es zu tun haben. Wenn man sich aber hinterher fragen muss, was ist das eigentlich Wirtschaft? Da gibt es eine VWL, eine Volkswirtschaftslehre. Was ist das eigentlich Wirtschaft? Wie geht das eigentlich Gesellschaft? In der Soziologie. Dann legt es davon Zeugnis ab, dass das, was in dieser Gesellschaft abläuft, überhaupt nicht nach einem vernünftigen Beschluss- und Konstruktionsplan der Menschen, die dort leben, gemacht worden ist, sondern dass das etwas ist, das unabhängig von ihrem Willen und Dafürhalten funktioniert und sie zu Resultaten führt, denen sie unterworfen sind und die ihnen überhaupt nicht immer schmecken. Denk mal als Extremfall an die Krise. Wir leben alle ganz vertraut mit der Welt des Geldverdienens und jeder bemüht sich nach Kräften, in seinem Beruf Geld zu verdienen, die Firmen versuchen Geld zu verdienen. Da gibt es gewisse Gesetzmäßigkeiten, aber die sind von merkwürdiger Art. Jeder, der sich um das Geldverdienen bemüht, treibt irgendwann die Sache dahin, dass die Wirtschaft in eine Krise gerät. Alle haben gemacht, was sie immer machen, Geld verdienen. Und am Ende, nichts ist mehr verkäuflich, nichts geht mehr. Das heißt, die Menschen bringen mit ihrem wirtschaftlichen Tun ein Ergebnis hervor, das sie hervorgebracht haben, das sie aber gar nicht im Griff haben, sondern dem sie unterliegen, dem sie unterworfen sind. Die setzen etwas in Kraft mit der Betätigung ihrer geldwirtschaftlichen Interessen, das von Gesetzmäßigkeiten gekennzeichnet ist, die sie weder wissen noch beherrschen, von denen sie aber betroffen sind. Deswegen ist es eine Absurdität, dass neben diese Welt eine Wissenschaft tritt, Erst geht man arbeiten und hinterher braucht man eine Wissenschaft, die fragt sich, was machen wir hier eigentlich? Das kann doch keine vernünftige Welt sein, die so gebaut worden ist. Dass diese Wissenschaft jetzt dauerhaft, die Volkswirtschaftslehre und die Soziologie, neben dieser Welt steht, dass das eine Dauerbemühung ist, das wirft auch auf diese Wissenschaft jetzt kein gutes Licht. Dann kann die offenbar nicht von dem Elan getrieben worden sein, beurteilen wir doch jetzt mal, was findet da eigentlich statt? Dann wären sie ja vielleicht zu dem Ergebnis gekommen, das ist ein sehr unvernünftiges Prinzip, die Konkurrenz um das Geld, das die Menschen betreiben und von dem sie zugleich beherrscht werden und das so viele hässliche Ergebnisse zeitigt. Dass sie dauerhaft daneben existieren, kommt daher, dass sie statt die Sache zu beurteilen und zu kritisieren, ihr dienlich sein wollen. Ja, Praxisrelevanz ist ihr Kriterium. Dienst an der von ihnen befürworteten, aber nicht begriffenen Praxis. Das ist einfach eine Scheißgesellschaft und eine miserable Wissenschaft. Das spricht gegen beides. Diskussionsbedarf. Das Angebot, wie gesagt, steht, wenn das wirklich gewünscht wird, dass im Kreise der streikenden Studenten dieses Thema nachverhandelt wird, das Angebot gilt. Wir kommen. Gibt es noch was? Ja, bitte. Wissenschaft nicht dienlich sein soll, der Wirtschaft dienlich sein soll. Die meisten Professoren, oder alle jungen Wissenschaftler dafür, sehen das doch genauso. Deswegen will in erster Linie niemand das Dran da sein. Deswegen bemühen sich ja, über den Horizont hinauszukommen, um vielleicht systemisch was ändern zu können. In deinem letzten Satz steckt ein Widerspruch. Du hast gesagt, die Studenten teilen das. Die Wissenschaft soll nicht dienlich sein für das Geschäft. Und hast geendet mit dem Satz, sie wollen, dass man über diesen Tellerrand hinaussieht. Das erfüllt nicht mehr den Tatbestand der Negation. Sagen wollen sie, und das tun sie auch in diesem Papier, das ich vorgetragen habe, vorgelesen habe. Natürlich muss die Wissenschaft auch die Qualifikation für das Berufsleben stiften. Deswegen studieren wir im Übrigen. Es gibt hier keinen an der Uni, der nicht deswegen studiert, weil er hinterher Physiker oder Jurist werden will. Was sie verlangen ist, dass es ein darüber hinaus gibt. Und die Merkwürdigkeit an diesem darüber hinaus, um den Gedanken nochmal abschließend und zum allerletzten Mal zu sagen, ist der. Einerseits bekennt man sich dazu, ja, das Wissen soll die Menschen qualifizieren, damit sie im Beruf ihren Mann stehen oder ihre Frau. Zweitens aber muss man mehr als Wissenschaftler und künftiger Akademiker bedenken, nämlich die ganzen schädlichen Wirkungen, die in der Gesellschaft dadurch zustande kommen, dass man das Kapital mit der Qualifikation beliefert. Da wird die Umwelt verdorben, da wird die Menschheit verarmt und die Sozialfälle mehren sich. Dass dieser Zusatz, den Sie anmahnen, der leidet unter dem Zirkel, dass man sich einerseits dazu bekennt, die Quelle dieser Schweinereien dauernd mit Futter zu versorgen, qualifizierten Nachwuchs nachschieben in diese Maschinerie und andererseits meint, dann einen kritischen Denkprozess anzuschieben, wie man die Folgen, die man mitfüttert, beheben oder glätten könnte. Und dabei noch der Täuschung unterliegt, als wäre die Wissenschaft nicht einfach das Mittel der in der Gesellschaft geltenden Interessen, sondern sowas wie ein Kriterium, an dem entschieden würde, wie in dieser Welt verfahren wird. Da hat ja nicht mal ein Klimawissenschaftler, der seine Hochrechnungen seit 20 Jahren betreibt, eine Chance für die CO2-Minderung zu sorgen, wenn die Merkel sagt, der Absatz deutscher Automobile darf nicht leiden unter solchen Vorgaben. Da merkt man doch, wer die Hosen anhat. Gut. Gibt's noch was? Dann machen wir Schluss.